Sonntagabend, kurz nach sechs. Ja, lassen wir mal 5 gerade sein, die Weltraumaffen sind da. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Ja, wir sind heute ein bisschen unterbesetzt, aber wir schaffen das trotzdem. Der Kulturmarxismus, wir lassen den nicht in Ruhe, auch nicht, wenn wir unterbesetzt sind. Ja, diese Frau hat sich mit $10.000 verschuldet, um ein Instagram-Berühmtheit, eine Instagram-Berühmtheit zu werden. Ja, also wenn ich $10.000 hätte, dann würde ich damit irgendwie was anderes anfangen, ich weiß nicht. Naja, die hatte die ja nicht, sonst wäre sie ja nicht, hätte sie sich ja nicht verschulden müssen dafür. Ja, aber wenn ich schon die $10.000 als Kredit so aufnehme so, und dann mich halt damit verschulde, dann würde ich das nicht für Instagram-Fame ausgeben, weil nein. Einfach nee. Lifestyle Aficionada and Hashtag Enthusiast. Millennial Multi-Hyphenate. Was genau, was bin ich lesend? Ja, die Person hat halt eben probiert, ein Grippevirus zu werden, also eine Influencerin. Und ja. Da hat sie sich halt jeden Monat irgendwie neue Handtasche gekauft für etliche 1.000 Euro und teure Urlaube, damit sie da irgendwie einen Instagram-Account bespaßen konnte. Ja, und die hat sich dauernd Klamotten gekauft oder ausgeliehen und dann Fotos damit hochgeladen, um halt ihren Fame zu steigern. Ja, also die hat sich im Endeffekt so ein kleines fakes Privatleben aufgebaut, nur um Instagram-famous zu sein. Und wie viele Follower hatte sie am Ende? 2.375, 17,9k, okay. Das kann man einfach durch indische Clickfarmen einfach für ein paar Dutzend Euro einfach mal hinbekommen. Ja, oder für 10.000 Euro, da, keine Ahnung, da wird CNN dich bestimmt auch mal irgendwie einblenden, da kriegst du auch so viele Follower. Ja, einfach Werbung irgendwie versuchen zu schalten oder keine Ahnung. Irgendwie das Geld anlegen wäre besser, okay, aber so auf Kurzzeit mal ganz schnell durchzustarten, nö. Also als ich klein war, wollten die Leute alle Astronaut oder sowas werden oder wenigstens Lokführer, aber nicht Instagram-Famous. Die Zeiten waren doch besser, ich sag's euch. Ja, ich habe auch schon Geschichten gehört von Leuten, die halt wirklich Häuser gemietet haben für Fotoshoots und sich nur Klamotten gemietet haben, aber dabei haben die irgendwie, waren die Hausmeister oder sowas irgendwo, aber haben sich halt bei Instagram oder Facebook so als Millionäre dargestellt. Einfach nur, um den Fame zu haben. Aber so wie die Dame, haben die alle wohl nicht so wirklich Kapital rausschlagen können. Wenn man sagen würde, okay, ich investiere jetzt mal $10.000 und dann habe ich eine gewisse Reichweite und dann schlage ich Geld daraus, dann würde es ja irgendwie noch Sinn ergeben. Aber hier geht es wirklich nur um Narzissmus. So, ja, hier, die Leute sollen denken, ich bin cool. Leute, die Idee dahinter war ursprünglich, ich bin mal auf ihre Seite gegangen, die sie da verlinkt, marketablemillennial.com, und da fängt sie an mit hier, ja, das Stereotyp ist ja, dass Millennials so selbstverliebt und faul und materialistisch und so sind, und eigentlich sind Millennials selbstbewusst, innovativ und so hier selbstausdrückend und selbstbewusst und voll schlau und toll. Und ja, das kommt dabei rum. Die hat einfach $10.000 in den Sand gesetzt, und um zu zeigen, dass Millennials auch anders können, und hat dabei genau ein Stereotyp einfach bedient. Ist cool. Marketable Millennial hört sich aber schon irgendwie so ein bisschen nach Prostitution an. Das sagt man heutzutage nicht mehr, okay? Das ist nein. Das ist Sexualarbeit, aber ohne Sex. Einfach nur mit Kamera. Instagram-Arbeit. Ja, aber ich weiß nicht, bei $10.000, da gibt es doch eigentlich bessere Möglichkeiten, Internet berühmt zu werden. Ja, also sie hat ja sogar noch viel mehr Geld ausgegeben als nur $10.000. $10.000 ist halt das, was sie hinterher an Schulden quasi noch übrig hatte. Aber sie hat noch mehr Geld ausgegeben. Ja. Also es gibt ja Leute, die diese Multi-Level-Marketing-Sachen oder Marketing-Funnel, bla bla bla. Es gibt ja so eine ganze kleine Subkultur von Leuten im Internet, die halt sich auf dieses Internetmarketing irgendwie spezialisiert haben. Vielleicht ist das auch nur so eine Person gewesen, die versucht hat, hier, ich versuche das mal irgendwie, und hat es halt einfach total übertrieben und hat sich darin verloren. Es gibt ja sehr viele Leute, die halt irgendwelche Tutorials machen, okay, so baust du dein Profil auf, so kriegst du mehr Reichweite, hier, da kannst du das kaufen und Influencer-Marketing, bla bla bla. Weißt du, ich hätte einfach mal die Stevie Schniedel angerufen und hätte gesagt, hier, brauchst du eine neue Hackfresse für deine möchte gern gestellten Lou Labert-Videos. Die alte ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Nimmst du mich? Ne? Ich bringe auch $10,000 mit. Keine Ahnung. Ja, das ist einfacher. Oder sich halt 5 Katzen kaufen, die in ein Zimmer sperren, 3 Kameras kaufen, draufhalten und das geht doch auch. Die hat halt schon irgendwie so ganz angenehme, irgendwie naive Ansicht gehabt, so, aber schon ganz positiv die Message, dass man Leute mal verbindet und dass man so zusammenkommt und sie wollte halt einfach so ein Influencer werden. Aber ja, irgendwie hat es dann nicht geklappt und keine Ahnung. Schade, aber auch nicht. Pech gehabt. Lisette. Ja. Oh, the male glands. Ja, das ist ein relativ langer Artikel, in dem es darum geht, dass halt immer noch nicht diese Ungleichbehandlung von Frauen und Männern in fiktiven Werken überwunden ist. Und das wird hier an 2 Serien, Doll and M und True Detective, in dem Artikel durchexerziert, wobei ich Doll and M nicht kenne, nur die erste Staffel von True Detective gesehen habe. Aber im Endeffekt lässt sich das so drauf eindampfen, dass sie sagt, ja, wir erwarten von Frauen in den Medien nichts. Und deswegen werden Frauen in den Medien auch weiterhin so dargestellt, wie sie immer dargestellt worden sind. Weil wir nicht erwarten, dass die brillant sind. Weil wir nicht erwarten, dass die cool und tough sind und so. Es ist eher jetzt, also eher ein Tipp, das mal zu lesen, wenn man was wissen will über, wie sehen die Verrückten auf der anderen Seite den Unterschied zwischen Mann und Frau. Ja, also ich fand True Detective, ich verstehe gar nicht so genau, wenn die sich halt auf die 2. oder 3. Staffel da beziehen, weiß ich nicht, aber in der 1. Staffel kommen Frauen in dem Sinne wirklich auch nur passiv vor. Ich verstehe schon, dass man dann irgendwie rummeckern kann oder so, aber man muss ja nun nicht jede Geschichte auch mit einer Frau drin erzählen. Das ist zumindest meine Meinung. Ja, ist eher eine Empfehlung zum Lesen, weil der ist eindeutig viel zu lang, um ihn hier zu besprechen. Also diese beiden Shows sind ja jetzt vielleicht nicht unbedingt die beliebtesten. Also True Detective habe ich tatsächlich auch mal am Rande irgendwo gehört, aber die andere ist mir total unbekannt. Mhm. HBO ist ja generell ein Sender, der immer versucht, Experimente zu fahren. HBO macht ja auch immer ganz viel Sex und Gewalt in den Sachen, weil die das dürfen, weil die meisten anderen Serien ausstrahlenden Kanäle in Amerika das halt nicht dürfen, gesetzlich gesehen. Aber ja, die meisten Serien, und ich denke, jeder, der Serien verfolgt, wird merken, an starken Frauen gibt es da an sich nicht unbedingt einen Mangel, würde ich jetzt behaupten. Ja, aber auch diese starken Frauen werden halt laut dem Artikel noch ganz anders angeschaut, weil unsere Gehirne halt verdrahtet sind, in Frauen was anderes zu sehen als in Männern. So ungefähr kann man es zusammenfassen. Ja, okay. Aber das ist wohl dieser positive Sexismus, ne? Wahrscheinlich, ja. Das ist voll schlimm, ne? Wie können Menschen irgendwie evolutionsbiologisch vom Gehirn her irgendwie auf irgendwie Weibchen aus sein? Keine Ahnung. Schlimm. Schlimm, schlimm. Was ist das hier? Gleichberechtigung ist kein Gedöns, sondern ein Gebot. Daher braucht es ist die Quote. Das ist allein schon in 2 Sätzen ein Widerspruch. So, nee, schließt sich nicht daraus. Ja, das ist ein, ja, irgendwie Kommentargeschichte, keine Ahnung, von dem Chefredakteur von der Süddeutschen. Und der schreibt hier quasi über ein Bild, was es in seiner Familie irgendwie gibt, von vor langer, langer Zeit, als irgendwie ein Foto, wo irgendwie die Oma nicht drauf ist, weil die in der Küche stand und so, und der Opa hat irgendwie irgendwas, womit er die Kinder schlagen kann, wenn sie frech werden beim Essen oder so. Und dann kommt er hier irgendwie, zieht er den Bogen zum Frauenwahlrecht und meint dann irgendwie so, ja, das hat man ja gebraucht, damit in allen möglichen anderen Bereichen sich auch was bewegt. Und jetzt brauchen wir halt eine Quote, damit sich noch mehr irgendwie bewegt. Ob man das braucht oder nicht braucht oder was das überhaupt bringen soll, wenn da mehr Frauen irgendwie sind, das erklärt der Herr Prantl natürlich nicht. Das ist quasi alles ein Selbstzweck natürlich. Das ist halt echt dämlich mit der ganzen Quote. Also so, es ist schon wichtig, dass man so Sachen für alle Leute zugänglich macht und halt so jedem mal die Chance gibt, mal sich an Sachen zu versuchen. Das auf jeden Fall. Aber weil wir diesen Punkt schon erreicht haben, werden diese Unterschiede zwischen Mann und Frau eben noch größer, weil du dann einfach dich selbst halt frei entfalten kannst. Und dann bist du halt schon irgendwie von der Biologie so angehaucht. Und dann, das heißt dann so, du hast eher Vorlieben zu dem oder jenem. So, dann machst du das halt. Und da helfen Quoten auch gar nichts. So, was willst du? Dass die Leute frei entscheiden können oder dass sie das tun, was du politisch von denen verlangst? Ja, letzteres. Ja, ne? Scheinbar. Ja, nur mit Quote wird sich in der Berufswelt Veränderungen geben. Ja. Aber das ist doch eigentlich genau diese Art von Bevormundung, die Frauen ursprünglich in der ersten Welle des Feminismus eigentlich aus der Welt schaffen wollten, wo es darum ging, hier, weißt du was, so, ich bin selbst in der Lage, meine Entscheidung zu treffen, ich bin erwachsen, guck mal, ich kann schon selbst irgendwie rational denken und logisch vorgehen. So, Quote bevormundet ja eigentlich einfach Frauen und... Ja, das war ja, bevor die rausgefunden haben, dass ganz viele Frauen von den Männern so Gehirnparasiten eingepflanzt bekommen haben. Ach so, ja, genau, stimmt, ich vergesse es ständig, ja. Ja, weil... Ja. Gut, okay, ja, ich rest meinen Case. Ja, aber zu dieser ganzen Bundestagsgeschichte, darauf wäre ich jetzt zwar nicht so richtig hinaus, aber ist mir halt noch eingefallen, weil es ja immer heißt von wegen, ja, die Teilhabe irgendwie... an der Gesellschaft und wenn da nicht 50% Frauen drin sind, obwohl es ja 50% Frauen gibt, dann können die ja gar nicht ausreichend mitentscheiden. Das ist mir eingefallen. Theoretisch wäre es ja dann das Beste, wenn man sich mehr um direkte Demokratie bemüht. Weil da gibt es ja keine Beschränkungen irgendwie. Da können sich ja die Männer dann beteiligen und die Frauen beteiligen. Und der Bundestag ist ja eh nur beschränkt auf die paar hundert Leute, die da halt drin sitzen. Und mit mehr direkter Demokratie wäre das dann wirklich mehr Teilhabe davon von den Menschen. Da hätten sie dann auch was von und nicht irgendwie einen Repräsentanten, wo sie dann irgendwie denken, dass der das dann irgendwie vertritt. Aber ich kann mir schon genau vorstellen, warum die es nicht machen. Weil sie nämlich wissen, dass diese Sachen, die ja irgendwie bei irgendwelchen Journalisten und hier Big China NGOs und so alles irgendwie logisch und vernünftig und wichtig muss unbedingt sein, gilt. Das in der breiten Bevölkerung halt eben nicht so ist. Und wenn die Leute wirklich abstimmen lassen würdest über solche Sachen, dann würde da garantiert was anderes bei rauskommen. Gut, über das Strafrecht wird es wahrscheinlich sowieso nie geben, dass darüber abgestimmt wird. Aber, keine Ahnung, Quoten in Frauen, in Aufsichtsräten oder Quoten generell, denke ich mal schon, dass man darüber abstimmen könnte. Das ist jetzt keine Frage von Verfassungsänderungen oder so. Ja, das könnte man schon machen, aber was mich halt wirklich stört, ist da in der Unterüberschrift, sie ist kein Allheil, aber ein Hilfsmittel. Also die Quote ist laut dem Autor hier vom Artikel, ist kein Allheil, aber ein Hilfsmittel. Und mich würde mal interessieren, was denn jetzt der totale Feminismus eigentlich darstellt, weil du die ganze Zeit immer nur hörst, wir haben viel erreicht, aber es gibt noch viel zu tun und wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Ja, sagt mir, wo ihr hinwollt. So, wenn ihr das wisst, dann formuliert es. Dann können wir vielleicht mal alternativ bessere Wege vorschlagen und gehen. Ja, aber das wäre ja dann auch so ein bisschen, der Feminismus muss ja so nebulös bleiben, damit sich die Damen auch weiter irgendwie an ihrem Geschwätz eine goldene Nase verdienen können. Wenn die sagen, wir wollen da und dahin, dann ist das ja irgendwann potenziell erreicht. Und dann würde man sagen, gut, vielen Dank, Frau Wiezorek, Frau Schrupp und so. Danke für die Hilfe. Suchen Sie sich jetzt mal einen vernünftigen Job. Und wenn du halt das nebulös hältst und sagst, wir können den Hals nicht vollkriegen, das Maß ist nicht, was uns zusteht, sondern das, was wir wollen, dann kannst du das in Ewigkeit ad infinitum Ja, das könnt ihr gern machen, aber wisst ihr so, wenn ihr so riesengroße Lücken in eurer Ideologie dann einfach nach vorne tragt und einfach allen Leuten sagt, ja hier, nehmt das einfach mal so hin, diese Floskel, so, da braucht ihr nicht weiter drüber nachzudenken, so, dann ist das total seltsam. Also mich nimmt das überhaupt nicht mit, wenn da steht, etwas ist kein Allheilmittel, aber ein Hilfsmittel. So, nee. So, sag mir, ob das überhaupt lösbar ist, sag mir überhaupt, was passieren muss, weil sonst, wenn du nicht weißt, wohin es geht, kannst du auch so mit dem Kopf gegen die Wand laufen, weißt du? Ja, erster Punkt Quote, zweiter Punkt, dritter Punkt, die Berufswelt ändert sich zum Guten. Ja, ne? Fragezeichen, Fragezeichen, Profit, ne? Ja. Ach, das ist lächerlich, ey. Naja. Ja. So Artikel werden aber auch nie aussterben, ne? Das wird jedes Jahr passieren, für den Rest des Lebens, von jedem. Ah. Und dieser Artikel hier von dem Herrn Plante hat dafür gesorgt, dass sich hier Deutsch Plus zu dieser Aussage hier hat hinreißen lassen. Die Zeit für eine radikale Quotierung ist gekommen. Das gilt für Ostdeutsche, für Migranten, für Frauen und andere unterrepräsentierte Gruppen. Sind Ostdeutsche eigentlich im Osten auch eine unterrepräsentierte Gruppe? Ostdeutsche sind eigentlich so auch so Migranten. So. Ostdeutsche gehören nicht zu Deutschland. Keine Ahnung, wieso sind da Ostdeutsche jetzt mit dabei? Weil die angeblich unterrepräsentiert sind. Ich gehe einfach davon aus, dass sie das reingemacht haben, damit halt niemand sagt, das ist ja der gleiche Käse, den ihr sonst auffordert. Nee, guck mal! Diesmal steht auch Ostdeutsche dabei. Ja? Wir können uns bewegen. Ja, aber radikale Quotierung, das hört sich schon wieder irgendwie so nach 21. Parteitag der Sozialistischen Internationale, Fünfjahresplan etc. an. Hm. Irgendwie will ich das nicht. Ich weiß nicht warum, aber mir sträubt sich alles dagegen. Auch Süddeutsche Zeitung, warum macht ihr das? Hier da ja, rechts bei dem Post ist da hier, die Süddeutsche Zeitung geht der Frage nach, inwieweit westdeutsche weiße Männer Macht alleine unter sich aufteilen und was dagegen helfen würde. Über Jahrzehnte ist an Muslimen, aber auch an Ostdeutsche die Botschaft gesendet worden. Ihr seid Bürger bzw. Deutsche zweiter Klasse, sagt Forotan. So, nein. Quelle also, bitte. Das hat hier ja total ein Thema. Ich meine, dass Leute aus den neuen Bundesstaaten einen geringeren Tariflohn bekommen, dass die ganzen Investitionen, die von Westdeutschland nach Ostdeutschland geflossen sind, gut, die sind zum Teil in Infrastruktur geflossen, was ich gut finde, aber der größte Teil ist natürlich auch total an den Bürgern vorbeigeflossen, sodass das Ziel, was mal gegeben wurde, die Anpassung der Lebensverhältnisse, ja nicht wirklich vorangetrieben wurde, obwohl genug Geld geflossen ist, dass es so hätte sein sollen. Ich finde das, ich weiß jetzt nicht, aus welcher Ecke die Person hier kommt, aber ich meine, das Thema an sich ist schon wichtig und es geht im Diskurs sehr oft unter. Gerade vor dem Hintergrund der Wahlergebnisse in Ostdeutschland, da werden ja Ossis eher sehr negativ dargestellt in den Medien, was auch ein Unding ist, finde ich. Aber die KAP hat hier im Endeffekt ein Thema und das ist, zeigt eigentlich im Endeffekt nur wieder, dass die Politik ein Problem hat, für ihre eigene Klientel zu sprechen, weil an sich haben ja Ostdeutsche und auch Westdeutsche Leute, die Probleme haben, hätten ja an sich eine politische oder mehrere politische Parteien, an die sie sich wenden könnten, nur die agieren nicht mehr wirklich in dem Sinne, sondern fahren halt solche Kampagnen. Aber wie gesagt, ich kenne jetzt den Hintergrund nicht der Dame. Aus welcher Ecke kommt ihr denn überhaupt? Da steht unten klein drunter. Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Erweiterter ja, Vorgang. Ich meine, habt ihr irgendeinen anderen Hintergrund? Weil das, also die ganze Aktion wirkt halt sehr propagandamäßig und ich kann mir nur vorstellen, dass es halt aus irgendeiner Parteiecke kommt. Und ich meine, Deutsch Plus, allein der Name von diesem Verein oder was auch immer das ist, reicht doch eigentlich schon. Alles, wo ein Plus dran ist, vergiss es einfach. C++. Ja. Atheism Plus. Ja, da haben wir hinterher auch noch was von. Gamer Plus. Hey, aber das Seltsame ist halt auch wirklich, wie wieder dieses Stereotyp bedient wird von weiße Männer und Westdeutsch und so. Aber überlegt euch mal, warum denn überhaupt da in Osten Sachen halt mal jetzt immer noch so schlecht sind oder wie es überhaupt dazu gekommen ist, ne? So, weil das Sozialismus versucht wurde und es hat wieder nicht geklappt, siehe da. Ja, und dann, und ja. Wenn ich mal gucke, wer hat denn in Westdeutschland so richtig Macht? Die Frau. Merkel, die Frau. Mohn von Bertelsmann, die Frau Springer von Springer und so weiter und so fort. Also es ist völliger Quatsch zu behaupten, die Eliten würden nur aus weißen Männern bestehen. Ich warte halt echt immer noch auf den Tag, wo der Feminismus auf sich selbst mal schaut. So. Naja. Was ist das hier? Der Artikel? Den hast du eingereicht. Ach so, stimmt, ja genau. Haha! Yeah! Das ist ein Artikel, den ich eingereicht habe, genau. Rechte zu haben reicht nicht aus. Da hatten wir ja am Weltfrauentag mal so im Chat auch mal gehabt und generell im Stream auch kurz angesprochen, wie das dieser Weltfrauentag überhaupt anfing. Und hier wird halt gesagt, ja, vor 100 Jahren hat es in Russland angefangen, aber es ist immer noch nicht genug. So, wir brauchen noch mehr Feminismus. Es wird niemals ein Ziel definiert. So, was ist das Ziel? Was ist das endgültige Ding, wo der Feminismus dann sagt, jetzt können wir uns alle drauf einigen, ist vorbei. So, ja, ist halt ein recht interessanter Artikel, wo halt da durchgegangen wird und gesagt wird, es gibt noch ziemlich viel zu tun, aber sonst ist da nicht wirklich was dabei. Ich weiß nicht. Da wird auch kritisiert, dass nicht genug Fortschritt gemacht wurde in den halt vergangenen Jahren. So vorher gab es mal noch was, wofür man gekämpft hat, und jetzt hat sich alles beruhigt, und das ist schlecht, weil wir können ja nicht einfach nur Ruhe haben, ne? Wir müssen trotz Quote, Karriereförderung, Recht auf Teilzeit und gerechte Bezahlung sind die Frauen heute im Großen und Ganzen nicht einmal glücklicher als vor 40 Jahren. Genau, es wird einfach in den Raum gestellt. Ein Zeichen dafür, dass das alles Grütz war und dass man vielleicht dieses blödsinnige Frauen müssen auch Karriere machen und so, dass das vielleicht gar nicht so vernünftig war. Ja, hier tut den Männern die Gleichstellung weh, Fragezeichen. Da haben wir wieder das tolle Wort der Gleichstellung. Ja, die Gleichstellung. Ja, die Gleichstellung, die Stärkung der Frauenrechte tut Männern nur dann weh, wenn Männerrechte vernachlässigt werden, würde ich dazu sagen. Ja. Wenn du noch ein kleines bisschen weiter runter gehst, da werden so Bullet-Point-mäßig 3 Punkte aufgelistet, warum Frauen es schwieriger haben in der Karriere als Männer. Und generell würde ich auch sagen, da schließe ich mich mal dem Jordan Peterson an mit seiner Analyse. Der hat ja eine sehr gute Darstellung hingelegt, warum es mehr Männer in Top-Positionen, stressigen Positionen, karrieregeilen Positionen gibt als Frauen. Und es gibt genug Kritikpunkte an dem, aber da hat er absolut recht. Es gibt einfach mehr Männer, die bereit sind, ihr komplettes Leben zu vernachlässigen, um ihrem Beruf nachzugehen. Und es gibt eben mehr Frauen, die bereit sind, einen Partner zu akzeptieren, der so etwas tut. Und dadurch gibt es diese Konstellation. Das fand ich sehr schlüssig. Ja, hier sehen wir die Bullet Points. Keine Zauberformel für Spitzenverdienerinnen. Erstens, die Arbeitszeiten. Viel zu arbeiten ist für die meisten Frauen kein Problem. Aber Meetings an Wochenenden oder spätabends? Nur in den skandinavischen Ländern und in einigen Unternehmen sind die abgeschafft. Werden die Möglichkeiten von Telefon- und Videokonferenzen selbstverständlich genutzt? Da würde ich ehrlich gesagt sagen, warum ist das denn ein konkretes Frauenproblem? Ich meine, Männer wären doch, denke ich mal, gerne auch am Wochenende bei ihrer Familie. Ja, das ist wirklich, also ich verstehe auch gar nicht, was das in der Aufzählung als erstes zu suchen hat. Ja, am Wochenende arbeiten, das ist das Schlimmste. Nee. Oh, und uns geht schon so gut, dass ja hier, ich will auspennen am Wochenende. Und das ist auch wieder so eine Geschichte, wo man sieht, es geht wieder nur um die goldenen Röcke. Es geht, weil es gibt nämlich zigtausend Frauen, die ganz normal am Wochenende arbeiten müssen. Ob samstags im Einzelhandel, ob in der Pflege oder im Krankenhaus oder wo auch immer. Also, das ist Grütz. Das ist wirklich, da geht es wieder nur um die Befindlichkeiten von Frauen, die sowieso schon irgendwie in der oberen Abteilung mitfahren. Ja. Da und ist wie gesagt, das gleiche Argument gilt für Männer. Und ich kann ja an sich eigentlich auch nur da hineininterpretieren, dass halt Familie und Kinder damit gemeint ist. Das wird ja hier nicht mal konkret genannt. In dem Artikel wird auch gesagt, wie du gesagt hast, dass halt Frauen irgendwie unglücklicher jetzt zu sein scheinen, aber die konservativen Frauen, die sind eigentlich ganz glücklich, so. Da in dem weiteren Verlauf vom Artikel, man kann nicht alles haben. Eine Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt, dass es jungen Frauen in allen Schichten genauso ergeht. werden die Spannungen zu stark, bürgert sich am Ende doch wieder die traditionelle Rollenverteilung ein. Der Mann, der meist mehr verdient, arbeitet Vollzeit, die Frau versorgt Kinder und Haushalt und arbeitet Teilzeit. Ja, ist ja irgendwie auch sinnvoll, weil wenn die Familie alle Möglichkeiten haben will, ist es halt besser, wenn der Mann irgendwie zu seinem, keine Ahnung was, Abteilungsleiterjob irgendwo geht und die Frau halt irgendwie auf die Kinder aufpasst, statt dass sie irgendwie ihren Halbtagsjob als Erzieherin ausübt und davon dann die ganze Familie leben muss. Ja. Ich meine... Ja, als Lauters Fazit ist klar, man kann nicht alles haben, es sei denn, die Gesellschaft und die Arbeitswelt ändern sich fundamental. Ja, selbst da kannst du nicht alles haben. Selbst da kannst du nichts alles haben. So, nein, du kannst nur an einem Zeitpunkt, an einem Ort sein. So, dass du kannst ja, nicht. OPEX, ja, du bist so negativ. Die ganzen Krankenschwestern und so, von denen Mars gerade geredet hat, die werden jetzt einfach alle demnächst kriegen einen Täterarbeitsplatz. So. Die werden dann von zu Hause zugeschaltet. Ja, die ersten 100 Jahre des Frauentags waren von revolutionären gesetzlichen Veränderungen bestimmt. Die nächsten Jahrzehnte werden zeigen, ob die westlichen Demokratien die Kraft zu ähnlichen revolutionären gesellschaftlichen Veränderungen finden. Dann hat der Frauentag doch noch eine große Zukunft. Wenn nicht, gibt es ja immer noch den Muttertag. Revolutionäre gesellschaftliche Veränderungen. Wem wollen Sie diesmal den Kopf runtermachen? Keine Ahnung, aber ich habe Angst. So. Ich habe die Woche auch irgendwo gelesen, in einem englischsprachigen Post, man solle doch endlich aufhören, damit in Sozialismus immer nur Umerziehung und Gleichmacherei zu sehen. Ja, aber ohne die beiden Sachen geht's halt nun mal nicht. Ja, das ist doch eigentlich der Kernaspekt von all der ganzen Ideologie. So. Ja, bevor wir hier einsteigen, möchte ich noch mal ganz kurz eine Sache anmerken. Der Weltfrauentag war ja vor kurzem und heute ist in England auch nochmal der Muttertag. Allerdings heißt der nicht Mother's Day, sondern Mothering Day. Das war's schon. Ja, und nun Frau Nahles. Was hat Muttertag mit Frau Nahles zu tun? Dass wir jetzt nach 154 Jahren mit mir eine erste Frau haben, die sich wagt zu kandidieren, damit müssen wir jetzt nicht strunzen. Aber es ist auch nicht schlecht. Was ist Strunzen? Kann mir das jemand übersetzen? Keine Ahnung, aber ja, also ich meine, sie sagt ja eigentlich schon alles damit, dass sich die erste Frau ist, die es wagt. So, ja, was ist denn, wenn die sonst wurden die früher erschossen oder wie, wenn sie sich gewagt hätten? Den Vorsitz der FDP, SPD zu übernehmen. Also. Die wurde ja deswegen kritisiert, weil sie von der Rangfolge her gar nicht auf einer Parteiposition war, dass sie hätte nachrücken können als Parteivorsitzende. Also okay. Das hat wohl intern bei der SPD auch für sehr viel Chaos gesorgt. Dass war das nicht eher das Problem, dass sie... Trainer gab, aber die Nahles ist dann halt irgendwie von einem nach vorne eben, geschickt. Ja, also das Problem war quasi, dass kein Parteitag sie gekürt hat, sondern dass sie quasi da eingesetzt wurde, obwohl sie gar nicht Stellvertreter war, ja, wie du schon gerade sagst. Sie ist ja auch nicht die Erste, die in diesem Gremien da oben ist. Man denke nur zum Beispiel an die Frau Wiczorek-Zeul oder so, die auch schon stellvertretende Parteivorsitzende war. Ist jetzt nicht so ganz so toll, wie Frau Nahles das hier gerne darstellen möchte. Es sollte auch etwas bewegen. Das wäre mein Wunsch. Es ist ja für sich genommen gar kein Ausweis dafür, dass irgendetwas anders wird für Frauen. Ich nehme mal das Beispiel einer Frau, die seit 18 Jahren an der Spitze einer Partei steht, Frau Merkel. Und in diesen 18 Jahren hat es jetzt die Union geschafft, dass keine 20% der CDU-CSU-Abgeordneten im Deutschen Bundestag mehr Frauen sind. Und deswegen sage ich auch ganz klar, es ist noch lange nicht damit getan, dass wir einzelne Frauen irgendwo an die Spitze stellen. Die sind den strukturellen Kräften dann auch genauso ausgesetzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, deswegen geht es mehr darum, dass wir im Prinzip die Frau immer mitdenken. Nicht ja, da gehört die Struktur an, die kommen dann. Ja, aber wie soll ich eine Frau mitdenken, wenn ich nicht weiß, wie es ist, eine Frau zu sein, weil ich ein Mann bin? Ja, du musst alle Lebensbereiche umgestalten, um die Männergesellschaft zu überwinden, steht auch im Grundsatzprogramm der SPD. Ach so. Warte, tut es das wirklich? Nein, tut es Ja, doch, nicht. Hör tut auf. es. Nein, hör auf, Doch. ich will das nicht. Nein, das sind Hassfakten. Nein. Nein, Alter, nein, bitte. Oh nein, tu es mir nicht an. Also einerseits finde ich es ja bemerkenswert, dass sie sagt, es ist keine Lösung, einfach Frauen in die Führungspositionen reinzubefördern, was ja eigentlich ihrer politischen Forderung widerspricht. Andererseits sagt sie, dass Frau Merkel, obwohl sie eine Frauenführungsperson ist, irgendwie die ganzen Frauen nicht hätte hochkommen lassen. Also, was will sie jetzt sagen? Was? Mehr Intersektionalismus, ja? Streue ich mal kurz dieses hier ein. Das ist eine kleine Übersicht, die ich gebastelt habe. Das sind die ganzen Okay. Bundestagswahlen und in Orange seht ihr hier immer da, wo die Frauen, also das erste ist immer für Mann und das zweite ist für Frauen, also wie die Geschlechter gewählt haben bei den Bundestagswahlen. Und wie ihr hier seht, ist es da ziemlich orange bei CDU, CSU. Und ja, also da gehen halt die meisten Stimmen von den Frauen dann hin. Ja. Ja, genau. Wie die Wähler ungefähr sich verteilt haben nach Demografie, das hatten wir auch schon mal angemacht. Schöne kleine. Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast hier. Finde ich gut. Ja. Interessant finde ich hier auch SPD 20,5 Männer, 20,5 Frauen. Die haben ja doch an sich die Gleichstellung schon erreicht. Ja, genau, das ist jetzt 2017, das sehen unsere Zumindest von der Zuschauer Wählerschaft. jetzt nicht, weil es zu weit hier unten ist. Aber ja, prinzipiell, das war das SPD-Ergebnis 2017, ja. Da haben sie das gleiche bekommen, ja. Aber ich sage mal so, ich meine, du kannst ja eigentlich nicht mehr machen, als dich hinstellen und sagen, wir schmeißen jetzt alle Gesellschaftsbereiche irgendwie um, damit gestalten die um, damit es den Frauen irgendwie gut geht. Also mehr kannst du ja eigentlich gar nicht auf den Zettel draufschreiben. Also jetzt im Sinne von Frauenförderung. Oder fällt euch irgendwas ein, was man, wenn man das noch überbieten kann? Weißt du was? Wir machen einfach Folgendes. Wir geben einfach Männern einfach so bezahlte Freizeit für immer und Frauen können alle Jobs erledigen. Dann hat jeder alles. Bekommen Männer einfach so Grundeinkommen so und Frauen machen dann alle Jobs. Dann ist doch alles gut. Ja, und das ist jedenfalls das Ding von der SPD, aber trotzdem, wie man ja hier dran sehen kann, gibt es keinen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen, was die Wählerschaft der SPD angeht. Also es ist immer nur Komma irgendwas hier auseinander in den meisten Fällen. So richtig große Schluchten klaffen da nicht. Aber wenn man sich das bei der CDU anguckt, ist es schon extremer. Und vor allen Dingen ist hier halt auch interessant. Ja, das halt eben, also wenn die Frauen da jetzt von der CDU weggehen würden, dann wäre Deutschland, die Regierung in Deutschland ganz anders gewesen in den letzten Jahren. Also zum Beispiel 2013, das hat die Ewe ja auch schon mal gesagt, wenn du da halt nur hinterher nur noch vier Parteien im Bundestag hast, dann sind diese 44,3% ist eine absolute Mehrheit. Dann hätte die Merkel alleine regieren können, wenn da jetzt nur Frauen abgestimmt hätten. Man hat das Gefühl, man könnte daraus ableiten, dass Frauen eher konservativ sind. Ja, definitiv. Also. Komisch, das lauteste Geschrei um Frauen machen ja nun nicht die konservativen Parteien. Ne? Ja. Naja. Ja, ne, und es gibt ja auch im Feminismus dann mehrere Strömungen und die dominantere ist halt nicht nicht der Feminismus, der Frauen sagt, guck mal Mädchen, du hast alle Möglichkeiten zu entscheiden, was du willst, mach dein Ding, sondern so ein Ding von, wenn du jetzt nicht irgendwie deine Schwestern unterstützt, weil sie auch Frauen sind, dann bist du ein Geschlechtsverräter. Und das ist halt echt ekelhaft, wie so Parteien, halt so Vorsitzende bei Parteien dann andere Frauen einfach, weil sie irgendwie was Falsches oder anders gestimmt haben, als sie eigentlich wählen sollten, dann als Geschlechtsverräterin bezeichnet werden. Das ist seltsam. Die AfD macht so sowas nicht, weißt du, so konservative Parteien machen sowas nicht. Das ist seltsam. Nicht nur bei der Frauenpolitik, sondern es wirklich von Anfang an mitzudenken. Und es ist einfach peinlich, dass es immer wieder notwendig ist, dass Elke oder Katharina in bestimmten Runden sagen, auf dem Podium müssen aber doch auch wenigstens eine Frau vertreten sein. Ich meine, diese Rede, das kann ich nicht mehr hören. Das ist das Einzige, was ich euch sicher versprechen will, das müsst ihr in Zukunft einfach nicht mehr machen. Es ist einfach. es ist teilweise wirklich ätzend. Ganz aktuell muss man auch sagen, bei der CSU jetzt 3 Ministerämter, 3 Männer. Da wurde noch dann Dorothee Bär als Staatsministerin zugepackt. Das überzeugt insgesamt nicht. Hinter dieser ganzen Sache mit dem Anteil von Frauen im Bundestag, und das muss man auch optisch sich vorstellen, man guckt jetzt wirklich, wenn ich jetzt da Fraktionsvorsitzende, ich sitze da so halb schräg, guck auf die andere Seite, guckst nur auf Männer. Das ist eine auch körperlich fühlbare Veränderung. Dahinter steckt mehr. Es steckt nämlich in Wahrheit an vielen Stellen ein echter Rollback dahinter. Dieser Rollback, den merkst du ja auch bei denen, die sich Identitäre nennen, in besonderer Weise, wo alte Rollen wieder herbeigekämpft werden sollen. War gar ein sogenannter Frauenmarsch der rechten Bewegung hier in Berlin. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass dieser Frauenmarsch im Grunde nur aus Männern bestand. Diese angebliche Solidarität braucht kein Mensch, schon mal gar keine Frau. Ich sage okay, das mal an der Stelle. Da werde ich das nächste Mal dran denken, wenn ich irgendwo eine Frau in einer Notsituation sehe, werde ich erst fragen, sagen Sie mal, wie stehen Sie denn zu dem Frauenmarsch in Berlin? Und wenn die sagt, fand ich scheiße, werde ich ihr nicht helfen, oder was? Oder wie, Frau Nahles? Wir möchten keine Hilfe wie ist das, wenn Sie dann mal irgendwie nachts auf der Straße von irgendwem dumm angepumpt werden von ein paar Besoffenen? Sie möchten keine Hilfe von jemandem, der auch nur annähernd irgendwie mit konservativen Werten sympathisiert. Sehe ich das richtig? Können Sie das bitte schriftlich rausgeben, damit es hinterher nicht heißt, unterlassene Hilfeleistung? Also, tausch einfach mal da, wo sie sagt Männer mit Frauen und da, wo sie sagt Frauen mit Männer. Ja, so, und da kommt genau derselbe Scheiß bei raus, aber mehr Leute lassen sowas durchgehen, als wenn es umgekehrt wäre. Und in welcher Art und Weise kann man körperlich spüren, dass da mehr Männer sitzen im Bundestag? Das würde ich auch gerne nochmal erklären. Die Vibrationen sind das. Ja, guck mal, wenn du lang genug in die Wolken starrst, dann siehst du überall alles, was du sehen willst. Die benutzen die ganze Zeit die Macht und da ist sie dann so am Würgen. So halt. Und dann vibriert so ihr Sessel die ganze Zeit oder so. Das kann ich schon verstehen. Ja. Das ist schon seltsam. Ich verstehe die Leute nicht. Die operieren mit zweierlei Maß und das kann ich nicht ab. Ja. Ja, weil das Verhalten, was er auf der einen Seite kritisiert, fordert sie ja immer ein. Ich sag jetzt mal das White Knighting. Sie sagt ja, das bringt nichts, wenn da Männer sich dafür engagieren und so tun, als ob sie dafür die Werte sind. Ja, das ist auf allen Seiten richtig. Frauen müssen für ihre Rechte einstellen und Männer können sie unterstützen. Aber ich meine, die ganze Gamergate-Sache und die letzten Jahre und die ganzen Enthüllungen zeigen ja, wenn bestimmte Männer einen besonderen Drang dazu empfinden, sich irgendwie als White Knight aufzuführen, haben sie vielleicht eigene Probleme, die sie versuchen zu kompensieren. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja, und diese ganze Rollback-Geschichte, ich meine, da merkt man auch wieder, wo diese ganzen Talking Points halt herkommen irgendwie. Ne? Also gut, Talking Points ist auch ein englisches Wort, aber da merkt man auch, wo die Talking Points generell herkommen. Also so Standardverteidigung irgendwie, ja, die Leute sind ja nur daran interessiert, wer will die Uhr zurückdrehen, diese ganzen Sprüche halt eben. Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja, ihr Leute, mit der Nahl ist Schluss für heute? Keine Ahnung. So. Wir müssen uns auch klar machen, was steckt dahinter? Und diese Sehnsucht nach der Reduktion von Komplexität, von Vereinfachung, von Andocken, der hat unter anderem auch andere Fragen, wie Gerechtigkeitsfragen, bei der letzten Bundestagswahl zurückgedrängt. Und ich erlebe es, dass eben auch Frauen in meiner Umgebung sich erschöpft fühlen von den unterschiedlichen Erwartungen. Dass sie zwischen Beruf... Ja, und da haben wir auch einen der größten Probleme in der SPD generell, diese merkwürdige Definition von Gerechtigkeit. Also... Wenn man sich auf der einen Seite irgendwie hinstellt und über einen Pay Gap fantasiert, den auf 21% Ungerechtigkeit irgendwie aufbläst und auf der anderen Seite irgendwelche Reformen des Sexualstrafrechts unbedingt machen muss und irgendwie gegen Hate Speech unbedingt vorgehen muss, aber irgendwie, wir haben einen Rollback und die Leute haben unsere schöne Gerechtigkeitsdiskussion irgendwie überspielt oder so. Also, Das ist meines Erachtens nach das Hauptproblem, was die im Moment haben, dass sie dann diese ganzen Fundamente eigentlich, mit denen sie da rumstehen, sind halt eben irgendwie Quatsch. Widersprechen sich selber, sind selber ihre größten Feinde von dem, was sie irgendwie bekämpfen wollen. Also jetzt hast du doch irgendwie mal eine Position geschafft, so drin zu sein, wo du einfach politisch und ideologisch mal gern drin wärst. Jetzt hast es doch geschafft, jetzt bist du doch da. Und was machst du? Du erzählst erstmal allen, wie fürchterlich alles ist und wie schlimm es alles ist und wie nichts irgendwie was gelöst hat und alles ist immer noch Kacke. So, das ist nicht gerade irgendwie sinnmachend, weißt du? Wenn du sagst, so Patriarchat ist voll schlimm, dann musst du auch irgendwie erklären, warum Frauen überhaupt in der Politik willkommen sind und überhaupt irgendwie von Leuten ernst genommen werden. Das, ja, vor allem dieses Ding heißt, wie man da unten so ein bisschen sehen kann, starke Stimmen für Demokratie. So. Und was, ja, was macht sie jetzt, die machtvolle Frau, die sagt, oh, ich muss da sitzen in diesem Raum und da sind Männer. Ja. So, ja, tut mir leid, dann geh doch aus dem Beruf raus. So, hast du nicht vorher nachgedacht, wo du landest, wenn du hierher kommst? So, was ist da los? Ich muss da jetzt auch noch anmerken, dass sie immer den Begriff Rollback benutzt. Ehrlich gesagt, den Begriff habe ich das letzte Mal bei Walmart gehört, bevor die ihre Segel gestrichen haben in Deutschland. Rollback Prices. Ne? Okay. Ja, ja. Aber hier, die allein, dass sie diesen Begriff benutzt, zeigt, die hat einfach nur irgendein englisches Policy Paper von irgendwem auf dem Schreibtisch geknallt gekriegt und benutzt einfach die Talking Points von denen. Peng. Ja, eben. Ja. Das ist so Standard. Ja. Standard, wie blocke ich das ab, wie muss ich mich nicht mit damit beschäftigen, was die anderen meinen. Ich unterstelle denen einfach, dass sie die Uhr zurückdrehen wollen. Und dann bin ich ja auch einer von den Guten, wenn ich mich hinstelle und mich dagegen ausspreche. Das brauche ich dann nicht weiter begründen. Beruf, Familie und Organisation des Alltags einfach irgendwo ein Stück weit resignieren. Das erste ist so der Rückzug ins Private. Das andere ist irgendwo auch eine Abwehrhaltung gegenüber bestimmten Sachen, die wir sehr genau uns angucken müssen. Ich sage nochmal, ich habe hier gar keine fertigen Rezepte. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass wir das ernst nehmen müssen. Und ich glaube, dass wenn man sich das anguckt, hier gerade Frauen im Osten, Franziska, selbstverständlich auch im Westen, aber ganz klar eine liberale Abtreibung, Arbeiten als Mütter, gesellschaftlicher Standard, würde ich mal sagen, auch im Mehrheitsbewusstsein der Frau. Und jetzt klar. Was hat sie genau gesagt gerade? Liberale Abtreibung im Osten, Franziska, was? Arbeiten als Frau. Ja, ich weiß es nicht. Naja, vielleicht habe ich einfach, mein männliches Gehirn ist nicht in der Lage, das kannst zu du mal, verstehen. Kannst du mal ein bisschen zurückspulen, weil mich interessiert das jetzt gerade wirklich, weil ich habe auch kein Wort verstanden. Fragen, wie Gerechtigkeitsfragen bei der letzten Bundestagswahl zurückgedrängt. Und ich erlebe es, dass eben auch Frauen in meiner Umgebung sich erschöpft fühlen von den unterschiedlichen Erwartungen. Dass sie zwischen Beruf, Familie und Organisation des Alltags einfach irgendwo ein Stück weit resignieren. Das erste ist so der Rückzug ins Private. Das andere ist irgendwo auch eine Abwehrhaltung gegenüber bestimmten Sachen, die wir sehr genau uns angucken müssen. Ich sage nochmal, ich habe hier gar keine fertigen Rezepte. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass wir das ernst nehmen müssen. Und ich glaube, dass wenn man sich das anguckt, hier gerade Frauen im Osten, Franziska, selbstverständlich auch im Westen, aber ganz klar eine liberale Abtreibung, Arbeiten als Mütter, gesellschaftlicher Standard, würde ich mal sagen, auch im Mehrheitsbewusstsein der Frau. Und jetzt gleichzeitig aber trotzdem nicht zuletzt immer mehr, auch man erlebt es, dass auch viele Frauen diesen rechtspopulistischen Strömungen angehen. Und wir haben hier heute stehen starke Stimmen für Demokratie. Und ich denke, das ist einfach wichtig, dass wir es schaffen, für die Zukunft einfach Konzepte zu entwickeln, die da andocken, wo Frauen möglicherweise momentan das Gefühl haben, dass die unterschiedlichen Erwartungshaltungen sie zerreißen, auch weil die Angebote und die Strukturen nicht stimmen. Da geht es um Franzeitbetreuung. Hat die getrunken? Da geht es ganz ehrlich, also ich verstehe gar nichts. Unterschiedlichen Erwartungshaltungen zerreißen. Ich habe hier keine fertigen Rezepte, aber Frauen. Franziska! Ja, ich glaube, Franziska ist das Resümee des Ganzen. Nein, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist nicht mal ein Satz, das sind einfach nur Laute, die sie macht auf einer Bühne. Ja, so. Ich glaube, ich kann das so ein bisschen übersetzen mit: Es gibt da draußen Frauen und die Frauen falsch. Also, die sind rechtspopulistisch oder keine Ahnung. Und wir haben hier stehen starke Stimmen für Demokratie. Und deswegen wählt SPD, weil wenn ihr SPD wählt, seid ihr Demokraten und wenn nicht, dann nicht. Sowas in der Art. Franziska. Um die Frage, wie geht man mit Alleinerziehenden um? Das geht aber auch generell um die Frage einer Wahlarbeitszeit, wo man Konzepte von selbstgewählter Zeit. Da geht es aber auch zum Beispiel um die Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit, befristete Teilzeit von vorne zu verabreden. Und das wird das erste Gesetz, was die SPD jetzt vorantreiben wird. Das ist überfällig, Leute. Es ist überfällig, dass das kommt. Die können da einfach auf der Bühne stehen und einfach 10-mal überfällig sagen und alle Leute würden klatschen. Weil es war total zusammenhangslos und einfach anfangen zu klatschen, weil jetzt ist die Nahles mal fertig mit ihrem Vortrag. Das verstehst du nicht? Das wird das erste Gesetz von vorne und von hinten. Verstehst du nicht, Showpacks, Bob? Franziska! Oh nee, Alter, Nahles, bitte. Oh mein Gott. Darf man sie dann kritisieren? Ich meine, sie ist ja eine Frau, so darf ich hingehen und ihr sagen, dass das, was sie gesagt hat, keinen Sinn gemacht hat, oder wäre das Sexismus? Vielleicht sagt die Alice ihr das ja. Was ist denn hier passiert? Ui. Kommt drauf an, wie du dich dann identifizierst, OPEX, ist doch ganz klar. Ich identifiziere mich als Franziska, ich fühle mich angesprochen. So. Aber hier dieses tolle Bild hier, wow. Wer ist denn da zu sehen, Chris? Ja, die Frau Weidel und die dicke die Frau Nahles. Das ist toll. Die gucken einander so an und lächeln. Ja, eigentlich müssten die sich doch, also zumindest die Nahles müsste sich, wenn die Weidel sie anlächelt, doch eigentlich auflösen auf der Stelle. Wegen der Vibrationen der männlichen. Die muss sie auch übersehen haben, als sie da nach halb rechts geguckt hat. Die Weidel. Ja, genau, die sitzt ja, glaube ich, so gut wie direkt neben mir, oder? Also ist, glaube ich, noch die FDP dazwischen, aber ansonsten müsste ja eigentlich einen prima Blick auf sie haben. Tja, ist ja toll. So ein kleiner Moment, wo Leute einfach mal so über Politik hinausschauen, das ist mal ein Lichtblick. Ah. An der üblichen Ochsentour in der Partei vorbei, wie man als Frau Karriere macht, nehme ich mal an. Ja, das ist unsere neue Familienfrauen, Jugend, Seniorenministerin, die ehemalige Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Neukölln. Weil Frau Barley hat sie ja jetzt ins Justizministerium verschlagen. Und was ja interessant ist, weil da hat sie ja praktisch als Juristin sogar so eine Art Qualifikation für. Ich war ein bisschen bestürzt. Ja, aber ich denke mal. Ich denke mal, es wird jetzt wahrscheinlich so, um es ein bisschen einfacher zu machen sein, ne? Weil man hat ja in der Zeit, als die Nein heißt Nein-Sachen und sowas gekommen sind, war ja immer mal wieder in der Zeitung zu lesen, dass irgendwie Frau Schwesig mit einem ganzen Stab da irgendwie bei Herrn Maas aufgeschlagen ist, um irgendwelche Forderungen zu stellen. Und ich denke mal, da sparen sie sich dann einfach in Zukunft, dass sie den Kram gleich selber raushauen kann. Also ich habe gelesen, dass die Verteilung der Ministerämter in der SPD vor allem von dem Regionalproporz abhing. Deswegen haben wir auch den Herrn Heil wieder gekriegt, den keiner haben will. Und deswegen musste da auch hin und her rochiert werden. Also die Barley wollte eigentlich hier bleiben auf diesem Posten. Das ging aber nicht, weil dann wieder jemand anders aus dem anderen Landesverband und vor und zurück. Also es ist reines Geschacher gewesen eigentlich. Ach so, da ist sie jetzt wahrscheinlich die Quoten-Ostdeutsche. Also die genau. Dame hier ist ja im Endeffekt die Nachfolgerin auf dem heißen Sitz vom Buschkowski gewesen. Der Buschkowski wird, denke ich mal, ein Begriff sein. Das ist der ist einer von der SPD gewesen, der auch gerne mal halt in die rechte Ecke gestellt wurde, sage ich jetzt einfach mal, weil seine Aussagen halt den Alltag in Neukölln beschrieben haben, ungeschönt. und die Dame ist ihm gefolgt auf diesem Posten und hat nicht so kritische Töne wie er von sich gegeben, aber war auch nicht so weichgespült wie viele andere. Also vielleicht war es gar nicht mal so eine schlechte Sache mit der. Wird sich zeigen. Ja, also auf jeden Fall steht hier in diesem Artikel drin, dass sie wohl ein riesen Fan von Rudolf Giuliani sein soll und dem Kram, den der in New York gemacht hat. Oh, super. Jetzt habe ich auch gerade unten, als du kurz gescrollt hast, die im Vornamen gesehen. Ah, geht's hier auch um die Polizeitaktik, oder was? Franziska! Vielleicht ist das sogar die Franziska, ja. Ja, ich weiß. Denke mal, ja. Das ja, geht ja auch Franziska um die, im Osten. Polizeitaktik, oder wie? Mit Sicherheit, ja. Also, ich gehe mal davon aus. Hier steht halt eben, sie, wie man da schon lesen kann, geht als strikte Law-and-Order-Politikerin. Und ja, also Rudolf Giuliani, New York war halt eben dieses Ding von wegen, wo wir letzte Woche schon drüber gesprochen hatten, Broken Windows, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass man sich halt jeden Scheiß irgendwie, die Polizei da sich drum kümmert. Also in New York gibt es ja alle Nase lang irgendwelche Leute, die hier durchsucht worden, einfach anlasslos und so. Das ging ja bis vor einer Weile noch. Der Dingens hat das jetzt, glaube ich, eingestampft hier, der de Blasio, der aktuelle Bürgermeister. Aber so Sachen wie, dass alle möglichen Leute Vorstrafen hatten wegen Herumlungern und so ein Kram, was in Amerika auch bedeutet, dass man keine Schusswaffe mehr haben darf, dass man kein hier Studentendarlehen mehr bekommt und lauter solche Dinge wegen irgendwelchen Lappalien. Also das war eine ziemliche Katastrophe da in New York. Zum Kram, aber klar, wenn du irgendwie da zu den reichen Leuten gehörst, hast du mit solchen Sachen halt keine Probleme. Dann kriegst du eine Geldstrafe und bist raus aus dem Ding. Aber die Leute, die sich das halt nicht leisten können, sich da frei zu kaufen, die sind dann vorbestraft. Ja, das ist halt, um es nur noch mal ganz kurz in einem Satz zu sagen, die Broken-Window-Strategie heißt im Endeffekt, dass die Polizei sich schon so niedrigschwellig um Kriminalität kümmert, dass die Leute davon psychologisch abgehalten werden, überhaupt zu höheren kriminellen Handlungen befähigt zu werden. Ja, also man sieht halt so niedrig an, dass gar nicht so weit kommen kann, theoretisch. Ja, da gibt es halt so Sachen wie, einen Safe Space. Wie Herumlungern halt. Also da stehst irgendwie, gibt ja echt Fälle, wo die Leute vor dem Haus, in dem ihre Mietswohnung drin ist, gestanden haben und irgendein Polizist gesagt hat, hier, du lungerst hier rum. So, ich habe dich hier 5 Minuten stehen sehen. Und dann werden die erstmal mitgenommen. Da werde ich nochmal ein interessantes Video zu später in den Kommentaren verlinken. Da geht es ganz explizit darum, es geht da um ganz viele Sachen. Nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Herumlungern ist eine Sache, aber es gibt in New York ist es üblich, dass man irgendwo hingeht und man einzelne Zigaretten von Leuten abkauft. So, und das ist halt auch beispielsweise illegal gemacht worden und deswegen sind ganz viele Leute ins Gefängnis gekommen, weil halt irgendjemand gesagt hat, hey, hast du eine Kippe? Ja gut, gib mir ein paar Cent und dafür sind die Leute in den Knast gekommen. Also ich verlinke mal ein sehr interessantes Interview mit einem Reporter Metaibi dazu. Da geht er sehr intensiv auf einen expliziten Fall und auf diese ganze Broken Window Sache ein. Ja, genau, der hat auch dieses Buch geschrieben, das habe ich auch gelesen halt. Da sind auch viele von diesen Beispielen drin. Das heißt, The Divide heißt das, glaube ich. Das hatte ich auch. Ja, das ist das Buch von ihm. Da geht es um einen expliziten Fall. Ja, genau. Der hat ein Buch geschrieben, aber. Ja, da geht es um viele Fälle. Ein Interview mit ihm, da geht es um das Buch, aber um weiterführende Themen. Hast du das Buch gelesen? Ich habe das Buch gelesen, ja. Das hatte ich, glaube ich, sogar, hatte ich das auch vorgestellt bei unserem Buchclub der kontrollierten Opposition. Kann sogar sein, weiß ich nicht. Mann, muss ich es selber nochmal angucken. Es lohnt sich immer. Die Weltraumaffen sind zeitlos. Ja, das hier ist nur eine Empfehlung. Ich habe auch nur den Anfang davon bisher gehört, aber es gefällt mir schon sehr gut. Das ist hier ein Interview, geht eine Dreiviertelstunde vom SWR 2 über diese ganze MeToo-Sache. Und in diesem interviewt werden hier mehrere Leute. Einer von denen ist hier der Ralf Bönd. Haben wir auch schon ein paar Mal hier bei uns erwähnt, der Schriftsteller. Und ja, also die Diskutanten sind eigentlich alle ganz vernünftig. Also es wird diese ganze Denunziationskultur und so durch MeToo wird halt eben durchaus kritisch gesehen in diesem Interview und auch so frauenzentriert halt von allem Kram. Der Herr Bönd ist ja einer, den man durchaus zur Männerrechtsbewegung dazu rechnen würde. Der war ja auch bei der Red Pill Premiere, da haben wir ihn ja auch kurz interviewt. Das ist ja auch bei uns auf dem Kanal von den Interviews von der Red Pill Premiere. Da könnt ihr seine Stimme auch hören. Ich wusste zwar damals nicht, wer er ist, aber ja, da war er jedenfalls auch dabei. Also Empfehlung für nach dem Stream. Ja, wir hatten ja schon mal im Zusammenhang mit Gamergate, glaube ich, über das South by Southwest Festival gesprochen. Das ist so eine Republika in Austin, Texas. Und jetzt haben die Probleme mit Sexismus. Ne? Also jetzt wird denen, also man muss sich vorstellen, man würde der Republika Sexismus vorwerfen in Deutschland, dann hat man ungefähr das, was jetzt hier passiert. Muss gerade nochmal reingucken in die konkreten Fälle. Also das South by Southwest Festival ist in Austin, Texas. Ja. Austin gilt als der liberale Teil von Texas. Sehr viele Kalifornier sind nach Austin gezogen, weil sie es einfach in Kalifornien nicht mehr ausgehalten haben und verbreiten da weiter ihre Liebe. Das South by Southwest Festival war ursprünglich mal einfach so ein Musik-Künstler-Festival, aber weil halt immer mehr Leute aus Kalifornien sich dahin gesiedelt haben, ist es halt jetzt in den letzten Jahren mehr zu so einem größeren Event geworden und hat sich auch mehr in Richtung Technik orientiert, nicht mehr nur Kunst und Musik. Ja, vielleicht das nur als kleiner Hintergrund zu dem South by Southwest Festival. Und dieses Jahr wird es mehr als 50 Panels zum Thema Sexual Harassment und Gender-Gleichberechtigung geben. Allein das schon mal. 50 Panels in 10 Tagen zu MeToo und wie kann man Gender-Normen neu definieren und so weiter und so fort. Und die Titel heißen dann zum Beispiel: Die Gesellschaft erkennt jetzt was, wo Frauen schon immer wussten, das Patriarchat ist schädlich. Ja, aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Es muss noch mehr werden. Ich möchte hier sagt zum Beispiel, ich möchte hier die Message verbreiten, dass wir noch schneller sein können und noch schneller daran arbeiten können, gender inclusive zu sein und so weiter und so fort. Also es reicht alles nicht. Sie kriegen den verfickten Hals einfach nicht voll. Ja. Und es wird natürlich auch noch nebenbei über Gamergate gesprochen und das unglaublichen Fehler, dass da praktisch in einem Panel halt drüber gesprochen werden sollte. Das wurde ja auch damals, ne? 2016 war das ja, glaube ich. Genau. Das war ja dieses Ding, was eigentlich die Mercedes Carrera noch zu eingeladen hatten. Mit der gab es dann irgendwie Probleme, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob ihr irgendwie gesagt wurde, sie sollte irgendwas nicht thematisieren oder so. Und jedenfalls hat sie da irgendwie rumgezickt und war da nicht dabei. Aber wer dabei war, war, glaube ich, die Karen Strawn. Noch ein paar andere Leute halt und das kann man sich auch, glaube ich, sogar noch angucken bei YouTube, das wurde mitgeschnitten damals und es war total harmlos, einfach netter Plausch von Journalisten waren da auch und ja, das Hauptproblem war auch aus unserer Sicht, dass sich ja damals diese Vanessa, hieß die glaube ich hier, von Puls dahin verirrt hat vom Bayerischen Rundfunk, um dann irgendwie die blasseste Frau der Welt, Caroline Sinders, da irgendwie zu interviewen und halt zu diesem Panel nicht hingegangen ist, aber hinterher irgendwie darüber berichtet hat. So nach dem Motto, hier die furchtbaren Sexisten. Und damit der armen Frau das dies Jahr nicht passiert, gibt es eine extra rund um die Uhr Hotline für Leute, die sich durch Harassment bedroht fühlen. auf der Veranstaltung und anonyme Walk-in-Services, wo man sich dann beraten lassen kann, falls man sich harassed fühlt. Ja. Ach ja. Kreativ. Ja, wir haben irgendwie noch nicht genug Feminismus. Ja, wir können den Hals nicht voll genug kriegen. Gibt es bei Arte jetzt noch mehr Feminismus? Also die haben ernsthaft dieses alte Arbeiter-Meme da genommen und das Gesicht weggemacht. Das finde ich schon mal nicht gut. Einfach eine Frau ohne Gesicht, eine gesichtslose Frau. Was? Also ich kenne ja das Original, also das finde ich schon eine Verunstaltung. Das widerspricht meinem grafischen Sinn. Und das Kreatur zu nennen ist, also ich weiß nicht, irgendwie total daneben. Vor allem ist es Blackwashing, weil die Frau eigentlich auf dem Plakat nicht so einen dunklen Hautton hat. So. Einfach nur mal so, weißt du. Du meinst so einen pinken Hautton. Ja, also die hat im Original hat sie einen helleren Hautton. Das war halt das Problem, der war nicht schweinchenrosa genug. Das musst du dir halt anpassen. Weißt du was, gib doch einfach allen Leuten so die Möglichkeit, ihren eigenen feministischen Avatar zu gestalten. So, das ist ja auch das, was sie sowieso schon machen. Avatarin, Opex. Echt, mit dir geht echt gar nichts. So. Avatar, ja, okay. Avatar Rex, wenn ich bitten darf. Ja, lass uns doch einfach mal vielleicht da reinschauen in das tolle Frauenmagazin. Haben wir ja bezahlt. Können wir sicher mal einen Blick reinwerfen, oder? Soll ich mal das Kreaturteam stellt sich vor machen? Nee, ich finde, du kannst ruhig hier auf am Anfang mal die Vagina klicken. Welche? Wo? Ach, da, okay. Chris sieht keine Frauen. Ich glaube, hier ist es. Okay, auf geht's. 41 Minuten, ja. Seid ihr soweit? Ja, hallo, wir Mädels. Gucken mal rein. Willkommen bei Kreatur. Das neue feministische Magazin auf Arte. Es wurde auch Zeit. Ich sage nur Donald Zeit. Trump, Femizid, Hashtag MeToo. Femizid. Man findet haufenweise... Femizid. Ja, es wird Zeit bei den ganzen Femiziden heutzutage. Dieser beschissene Drecks... Oh, das darf doch nicht wahr sein, ey. Ich meine, ich habe gewusst, dass das irgendwie... sich ausbreiten wird, dieser Begriff. Wir haben den ja irgendwie vor einem halben Jahr das erste Mal irgendwo gelesen, in so einem verwirrten Kackartikel. Und dann ja auch schon bei Heise von dieser einen Dame. Aber, oh Gott, Femizid. Ja. Ihr habt zu viel Femizid geschnüffelt wahrscheinlich. Ist halt alles nur formal. Alles nur formal, ja. Alles nur formal. Themen, die Frauen und den Feminismus betreffen. Ja, Themen gibt es täglich wirklich wie Sand am Meer. Was wir aber wollen, ist nicht unbedingt aktuelle Sachen abbilden, sondern wirklich reinknien in Dossiers, die uns alle interessieren, wie Frauenrechte und Gleichberechtigung. Hier bei Arte wird das natürlich eine deutsch-französische Sendung, etwas Europäisches, Internationales. Nabelschau betreiben wir aber keine. Im Gegenteil, heute schauen wir ein Stück tiefer. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Und alle, die ganz viel Energie schon in die Sendung gesteckt haben, die sitzen da drin. Also rein da. Ich sage Vagina, weil ich die Statistiken kenne. Überall wird die Vagina misshandelt. Hunderttausende Frauen werden jährlich vergewaltigt. 100 Millionen erleben Genitalverstümmelungen. Die Liste ist lang. Ich sage Vagina, weil ich will, dass dieses Grauen aufhört. Das wird nicht passieren, solange wir ihre Existenz negieren. Wir können das nur herausfinden, wenn Frauen ungestraft darüber sprechen dürfen. Solange wir ihre Existenz negieren... Guck mal. Darüber sprechen. Ich kenne das ja. Also letztens habe ich auch zwei Frauen gesehen, die haben sich über ihre Vaginen unterhalten. Dann kam gleich die Polizei, hat die mitgenommen. Guck mal, der ganze Punkt. Ja. Der ganze Punkt ist einfach nur, okay, so du hast jetzt Leute, die keinerlei Leid aus dieser Art erfahren haben, aber weil es Leute gibt, die eben auch Frauen sind und so ein Leid erfahren, ist es so ein Ding von, das ist jetzt unser Kampf, da sind wir jetzt voll hart dagegen. Und das macht auch Sinn, so, weil Genitalverstümmelung, ne? Aber die verwenden das und politisieren das. Aber gleichzeitig, bei so Sachen wie 120 Dezibel, dann sagen, hier, das ist rechte Hetze, das ist kein Feminismus, das ist nicht für Frauen, das ist voll böse und die Frauen sind die schlechten Frauen. Kommt doch einfach mal drauf klar, okay? So, Alter, Femizid, Alter. Nee. Ja, Femizid und keiner will wahrhaben, dass Frauen eine Vagina haben. Das wird alles wird vertuscht in der Gesellschaft. Ja, genau. Schon stark. Ich fand diese Stelle sehr interessant. Nehmen wir nun mal das Wort Vagina. Das klingt doch bestenfalls nach einer Infektionskrankheit, vielleicht nach einem medizinischen Instrument. Beeilung, Schwester, reichen Sie mir die Vagina. Vagina, Vagina. Egal wie oft man es ausspricht, es klingt nie wie ein Wort, das man gerne ausspricht. Es ist ein ganz lächerliches, völlig unerotisches Wort. Kerstin, mein Ausschnitt ist viel schöner. Es ist doch auch nur die medizinische Bezeichnung. Ich meine, man sagt nur auch nicht, sag ich mal, im normalen Umgang mit Geschlechtsteilen sagt man ja auch nicht, oh, Penis oder sowas, sondern benutzt auch andere Worte. Das sind medizinische Ausdrücke und dass die teilweise an Krankheiten erinnern, kommt daher, weil die auch aus dem Lateinischen kommen und du anscheinend nicht drüber nachgedacht hast, oder? Nee, eigentlich ist es noch viel simpler, okay? Es geht einfach nur darum, dass du so Dialektik machst und einfach nur dich hinstellst und sagst, ich werde das Wort jetzt ein paar Mal sagen, bis ihr alle irgendwie da aufgeweicht seid, was das Wort angeht und es keinen Sinn mehr macht, sondern nur so ein Geräusch ist und keinen Sinn hat, so. Einfach nur Vagina, Vagina, Vagina, Vagina, Vagina. Ja, ich glaube, die können einfach nur nicht nachdenken, weil Hippocampus so ein schlechtes Wort ist. Ja, ich weiß es nicht, okay? Stell dir einfach vor, das wären einfach eine Gruppe Männer, die Bücher über Penisse lesen. Hippocampus denken die immer, die müssen zur Uni. Okay, den Witz wollte ich nicht mal machen, okay? Meine Vagina ist eine Muschel. Eine runde, zarte, rosa Muschel, die sich öffnet und schließt. Sich schließt und öffnet. Meine Vagina ist eine Blume, eine extravagante Tulpe mit einem intensiven, tiefen Herzen, einem köstlichen Duft und sanften, aber festen Blütenblättern. Und dann fragen sich die Leute, woher Feministen so einen total so Vagina fixierten so eine Weltanschauung haben, okay? Weil mir fehlen sogar echt mal jetzt gerade die Worte dazu. Ich verstehe das nicht. Du wächst doch irgendwie mal mit keine Ahnung wie vielen Jahren so in der Pubertät dann damit auf und verstehst, okay, hier habe ich mein Geschlechtsorgan und so, aber das sind Frauen, die sind irgendwie 30 oder so und sitzen da und haben nichts Besseres zu tun, als Wein zu saufen, auf dem Couch mit anderen Frauen über Vaginen zu reden. So, und alle klatschen und alle sind froh. Das ist absurd, okay? Also wenn die ihren Mädelsabend so verbringen wollen, ist das ja schön und gut, aber ich muss sagen, ich check's einfach nicht. Worum geht's hier? Die reden gerade über die Vagina. Worum geht es hier in dieser Dokumentation? Ja, das Wort ist so schlecht und das unterdrückt Frauen. Und ja, es gibt seit 20 Jahren die Vagina-Monologe von Eve Ensler und daraus lesen sie gerade vor. Ich möchte nur darauf hinweisen, du sagst, das ist ja schön und gut, das sollen die ruhig machen. Ich wollte nochmal sagen, die machen das mit deinen Gebühren. Hm? Ja, dass sie hierbei gefilmt werden, das meine ich ja nicht. Aber ich frage mich halt noch, worauf will diese Dokumentation jetzt hinaus? Weil bis jetzt ist es ja nur die literarische Höchstleistung, eine Vagina mit einer Blume zu vergleichen. Ja, finde ich gut. Und was ja, hier die Männer haben halt 9/11 gemacht und Femizid. Die haben die Blume gepflückt oder vergiftet oder was kommt jetzt? Die haben die bewundert, das ist das Schlimmste, weißt du doch, Bewunderer, ganz schlimm. Ja, genau, schlimm. All das stammt aus Eve Enslers Vagina-Monologen und ist immerhin schon 20 Jahre alt. Weshalb wollte sie das damals aufschreiben? Eve Ensler wollte hören, was die Vagina zu sagen hat. Ein schleimiges Muskelorgan in Röhrenform. Nicht gerade erregend die Beschreibung, aber egal. Die Tamponspenissen und anderen Objekten als Auffangbecken dienende Vagina verbindet Gebärmutter und... Können wir das zeigen oder kriegen wir dann Strike? Nee, du, weißt du, das ist... Vollen Comic mit dem Titel Der Ursprung der Welt dazu gemacht. Sie sagt, Vulva wäre ein Wort, das unsere Gesellschaft nur ungern in den Mund nimmt. Man könnte jetzt sagen, naja, es gibt Schlimmeres als die Frage nach der Benennung des Geschlechtsteils. Genau, aber wie wir unser Geschlechtsteil benennen, sagt viel über unsere Vorstellung davon aus. Ach, Worte sind böse. Frauen gehört die Zukunft. Ja, und es ist eine gewisse Höflichkeit anerzogen, dass man nicht die ganze Zeit über Geschlechtsteile redet. Ist das jetzt schlimm? Und also, ich glaube, wenn du einfach mal die Männer fragen würdest, Vulva oder Vagina, dann würde ich sagen, ist mir doch egal. Ich nenne das Ding weiter so, wie ich das mit meiner Frau irgendwie zu Hause ausgemacht habe, dass wir das nennen. Also diese ganzen Worte haben in der Realität eigentlich ganz wenig Impact. Nur in solchen Zirkeln hier ist das wichtig. Das hat auch so was Verklemmtes an sich. Ich weiß, die wollen total locker sein, aber das hat sowas total Verklemmtes an sich. So, könnt ihr aufhören, so total verklemmt zu sein, bitte. Das ist so seltsam, okay? Das ist das Seltsame dran. Nicht, dass ihr da sitzt und eure Zeit mit Vagina-Sagen beschäftigt. Ja, toll. Man sieht daran sehr gut, wie Sprache ein Werkzeug männlicher Dominanz werden kann. Das weibliche... Fickt euch ins Knie, also ohne Scheiß. Ich glaube, wir haben genug gesehen. Also, aber ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass es das Magazin jetzt gibt für Interessierte und so. Ja, für Interessierte was? Für Interessierte Geisteskranke oder wie? Vielleicht möchte Frau Nahles das zusammen mit Franziska am Wochenende gucken. Ja, ich glaube auch, ja. Ich glaube, sie nimmt die von Weidel, Franziska. Franziska Weidel? Nee, untenrum meine ich. Wenn sie sich so anlächeln abends. Joi. Ja, also ich will jetzt eigentlich auch gar nicht mehr wissen, worauf die hinaus wollen, weil das kann ja nur schlimm sein. Sprache ist quasi, wenn die Männer dich mit ihrem Penis nicht erreichen und ihrer Faust, dann kommt ihre böse Sprache, das ist quasi das Gleiche. Ja, ne. Ausstellung im Rathaus, Sexismusvorwurf im Heikendorf, Künstler Kai Piepgras muss Gemälde verhüllen. Ja. Da waren halt dann Leute da und die haben dann gemeint, guck mal, da ist so Sachen drauf und das ist nicht gut, weil, mach weg. Also, ja. Das ist ein Künstler, der halt da in diesem Rathaus ausstellt und der muss halt nicht irgendwie wegen Muslimen oder sonst irgendwie Feministen, sondern weil die von den Ratsmitgliedern an sich Leute beschwert, dass sie da irgendwie... ja, dass es Sexismus ist. Und deswegen muss er, wenn Ratssitzungen sind, den Kram verhüllen. Und ihr seht ja hier auf dem Bild, sieht man, wie das läuft. Er hält also so alte Bettlaken drüber. Ich frage mich halt, was ist mit der Kunstfreiheit passiert? Und der malt jetzt keine pornografischen Bilder, soweit ich in dem Bericht das entnehmen konnte. Die Bilder, die sieht man unten auch. Also ich meine, anstößig, da muss man schon sehr abstrakt denken, um das anstößig zu finden. Ja. Da also, unten sind, glaube ich, die Bilder auch noch irgendwo. Vielleicht hatte ich einen anderen Artikel im Hinterkopf. Aber die sind halt relativ abstrakt, was man hier rechts im Bild sieht. Da sieht man ja so eine schemenhafte Figur. Von dem Stil ist das halt. Er hat einen zum Beispiel so einen Stiefel, den er sehr detailliert gemalt hat, so einen schwarzen. Hier, Chris, du kannst diesen Stab da nehmen. Wahrscheinlich nicht. Das geht nicht, das Archiv, nicht. Ja. Ach, verdammt. Manu. Ja, aber die Bilder, die sind nicht fotorealistisch, sagen wir es einfach so. Ja, die sind nicht fotorealistisch und allein deswegen sollten sie nicht unbedingt Anlass bieten und dann sind sie halt auch nicht. Also, ja, da hat jemand eine kleine Machtdemonstration gemacht. Ja, aber guck mal hier, ich stelle seit 25 Jahren aus, europaweit, habe 5000 Bilder gemalt, aber so einem Vorwurf bin ich noch nie begegnet. Es sind doch keine primären oder sekundären Geschlechtsmerkmale zu sehen, dann hätte ich es noch nachvollziehen können. Er hat einfach nur etwas gemalt und der Teufel saß bei den Leuten im Kopf. Ja, und das ist das Problem. Aber wir werden ja jetzt nicht sagen, hier, guck mal, irgendwie bist du selbst gerade blöd, warum siehst du das da? Da ist doch nichts. Nee, wir hängen erstmal einfach Laken drüber, weil das macht mehr Sinn. Wenn wir einfach auf verrückte Leute hören, dann ist die Gesellschaft echt gut. Das ist Fortschritt. Kann doch nicht angehen, ey. Das ist so dämlich. Ach, das ist noch dämlicher. Grüne Jugend, es reicht. Wir wollen nicht weiter in einer Gesellschaft leben, die jungen Mädchen beibringt, dass sie sich für ihren Körper schämen müssen. Hashtag Riots, not Diets. Hashtag Stop Body Shaming. Hashtag Ich entscheide. Und dann ist halt echt, was soll das? Wie, warum? Wie, nein. So richtig realitätsfern. Nee. Warum muss diese kleine Afroamerikanerin dafür herhalten, was die grüne Jugend uns hier sagen will? Und die ist doch gar nicht dick. Weil bei der grünen Jugend nicht genug Schwarze da sind und die wollen einfach mal Minderheiten reinbeziehen und die größte Minderheit, die sie finden können, ist ein junges, schwarzes Mädchen. So, weil das ist überhaupt nicht Politisierung von Kindern und überhaupt nicht irgendwie so dreckige Underhand-Tactics, um Leute auf ein Ding aufmerksam zu machen. Guck mal, wir haben ein Kind hier. Wow, toll. Dein politisches Argument hat jetzt 10.000 Überzeugungspunkte dazu bekommen, weil du ein Kind auf dem Plakat hast. Und was bedeutet Riots, not Diets? Sollen die dicken Leute statt abzunehmen jetzt irgendwo hingehen und einen Aufstand machen, oder was? Vor allem, das ist ja auch irgendwie der Witz dran, so, weil Leute, die sowieso halt einfach richtig hart übergewichtig sind, so, die können nicht wirklich Riots machen, weil die zu fett sind dafür. So. Und ja, man könnte sie in der ersten Reihe laufen lassen, so, aber ja. Halt nicht lange. Also, ja. Das Ding ist halt, ist ja schön und gut, wenn jemand irgendwie dick sein will und das irgendwie und da irgendwie halt so ein Defekt hat, dass er sagt, ich ignoriere, dass das ungesund ist, ich ignoriere, dass mich das im täglichen Leben einschränkt, ich ignoriere das alles, ich will das so, dann sage ich, okay, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Aber mir kann doch keiner erzählen, dass der Großteil der Leute, die Gewichtsprobleme haben, damit zufrieden ist, wie sie sind. Es sind ja nicht alle irgendwie Magda Albrecht oder Hengame, sondern viele von denen leiden daran, dass sie solche Gewichtsprobleme haben, körperlich und seelisch. Ja, aber guck mal, du musst ja gar nicht drunter leiden, du musst nur einen Hashtag nutzen. Die leiden doppelt. Und das sind aber auch nicht unbedingt die Leute, die sich darüber beschweren, wenn sich Leute darüber aufregen. Die fühlen sich da vielleicht ein bisschen persönlich betroffen, aber hier bei dieser Kampagne, da hat sich irgendjemand einfach gedacht, rein dich oder ich fress dich, und dann ist er auf Stockfotos gegangen und ja. Es war halt echt irgendwie so, dass ursprünglich dieses ganze Ding von Bodyshaming eigentlich darauf ausgelegt war, dass du, wenn du, keine Ahnung, einen Unfall hinter dir hattest und dir ist irgendwie, du hast jetzt eine Prothese, so irgendwie Arm- oder Beinprothese oder was weiß ich was, ne? Oder wenn du irgendeine Deformität hast, so von Geburt an, dass du ja dich nicht dafür schämen brauchst, weil du so akzeptierst wirst, wie du bist und nach deinen Handlungen gemessen. Das ist der eigentliche Kernaspekt. Aber der wurde komplett jetzt aufgefressen, no pun intended, von den fetten Feministen, die da jetzt hingehen und sagen, ja, warum soll ich auf mein Gewicht achten? So, ich bin nicht das Problem sind die Standards. Ja, Schätzchen, tut mir leid, aber so Fettleibigkeit ist halt irgendwie der zweite höchste Risikofaktor nach Zigaretten, wenn es um Krebs geht. Da kannst du dich gern irgendwie mit Leuten drüber prügeln, aber Fakt bleibt Fakt. So, ist kein Hass, ist Wahrheit. Ja, und vor allen Dingen auch an dieser Stelle, dass sie da jetzt so ein Feminismus-Ding draus machen. Ich meine, als ob Übergewichtigkeit nur Frauen betrifft. Aber das ja. Ist, bei Frauen soll es aber alles komplett okay sein. So. Bei Mann sagst du irgendwie, nimm mal ab hier, du. Ja, und dann genau dieses Ding von ich entscheide, das ist auch noch so ein Teil. Ja, du entscheidest, aber guck mal, das Ding ist, du entscheidest über 100% von dem Essen, was du in dir aufnimmst, aber ja, je aber nach das Genetik... Geht ja nochmal in eine ganz andere Richtung, weil dieses ich entscheide heißt bei denen ja so viel, wie ich entscheide, wie ihr mich zu sehen habt. Und das ist das Perfide an dieser ganzen Nummer. Ja. Cool, ja, aber es ist faktisch eher so, dass man da sagen kann, okay, du hast nur eigentlich im Endeffekt durch Sport und all das hast du quasi mal so gerade 20% Beeinflussung auf das, was sich wie wo ablagert, weil es ist zwar ästhetisch schön, wenn man so Normalgewicht hat, ja, so, aber ja, solange man nicht irgendwie große Risiken mit sich bringt durch sein eigenes Körpergewicht, durch Ignoranz, ist man irgendwie auf der sicheren Seite und wird dann irgendwie mal gut durchkommen im Leben. Aber das ist halt echt Quatsch, ne? Ist halt, nee, nein. Praktikanten weg von Twitter, nee. Ah, genau, das habe ich eingereicht gehabt. Das Video selbst, das, wenn du es anhören willst, können wir machen. Es ist auf Englisch. Kurz gesagt, nee, weißt du was? Ich will nichts spoilern, wir können das mal anschauen. Das ist gut. So, also ich spiele das nicht mit Ton ab, da kriegen wir nur wieder einen Strike. Letztes Mal, als wir irgendwas mit BuzzFeed hatten, haben wir auch eingekriegt. Und ich weiß auch nicht, ob das geht hier mit den Bildern da drin. Na gut, okay, also in Kürze geht es darum, dass diese Mistress Velvet eine schwarze Dominatrix ist, die ihren Klienten halt als Hausaufgabe gibt, schwarze feministische Literatur zu lesen und damit diese dann sich halt, es ist so feministisch von ihrem eigenen weißen Schuldgefühl, dass sie ja weiß sind und männlich, dass sie sich dann davon lösen können, ja. Und das Video selbst ist echt einfach lustig, weil die dann einfach so sagen, hier, ja, Black Mistress hat mich da irgendwie befreit, ja, und währenddessen wird der Typ irgendwie auf so einem BDSM-Ding wird er so gedreht, ne, und dann irgendwie mit so einem Paddel geschlagen, so, und das ist einfach so dämlich, Alter. Also die nimmt Geld dafür, die sagt selbst, dass sie es geil findet, weiße Sklaven zu halten, weil das hat schon was Mächtiges an sich. Sie sagt, dass diese Klienten ihr alles zahlen, ja, und wenn sie aber dann einmal, dann ist dann zum Schluss halt im Video noch so eine Erfahrung, die sie gemacht hat, da wurde sie einmal in der Szene von diesem ganzen Sexzeug so einmal irgendwie angesprochen von, ja, dich hätte ich gerne mal auch als Sklaven so für mich so, ne. Dann hat sie das drauf bezogen, wie ja, aber du musst da schon mitbedenken, was das für einen Effekt hat, wenn man das zu einer Schwarzen sagt. So, also es ist okay, Weiße als Sklaven zu halten, aber wenn es um Schwarze geht, ist es ein großes No-Go. So, das, oh mein Gott. Oh, und dann BuzzFeed, die machen da halt aktiv Werbung für diese Tusse. Ich kann das echt nicht ab, ey, das ist so dumm, das ist so blöd. Oh mein Gott, nein. Mich erinnert das an Hengame, die bei ihrer Amazon-Liste ja auch meinte, das hilft super gegen White Guilt, wenn man ihr was kauft. Ja, das ist halt im Endeffekt das. Das ist so eine Mischung aus Financial Domination, was halt generell existiert, aber zusätzlich halt noch dieses rassistische, feministische Zeug, also es ist ekelhaft, es ist dämlich. Ja, schaut's euch an, wenn ihr wollt. Was das? Das ist auch wieder ein Hier Tweet. Haben wir einen Journalisten vom Playboy, der offensichtlich gar keine Ahnung hatte von Dingen wie Gamergate etc. und hat einfach geschrieben, Game-Journalismus wie Musikjournalismus hat den Kontakt zu seinem Publikum verloren. Es ist ein kompletter Disconnect mit Spielern, die meistens apolitisch sind und Eskapismus suchen und nicht wichtige Gespräche oder gesellschaftliche Lektionen oder Schuldzuweisungen, sondern sie wollen halt zocken und nicht reden. Und daraufhin hat er dann wohl Ärger gekriegt, nämlich vor drei Tagen habe ich diese untenstehende freundliche Meinung geäußert. Zoe Quinn hat das kommentiert und ich habe nie über Gamergate oder so berichtet, deswegen musste ich googeln, wer sie ist. Und warum ich auf einmal lauter Leute am Arsch hatte, die mich bedroht haben, mich gedoxt haben, etc. Und das ist schon irgendwie ironisch, ziemlich ironisch, meint er. Also wieder mal so ein klarer Punkt, jemand, der völlig harmlos eine Meinung sagt, dann sofort in den Sack gesteckt wird mit den Gamergatern und, huch, Doxing, Drohung, das machen doch sonst die Gamergater, verstehe ich nicht. Ja, aber gut, dass der Typ Thema geht. Das ist überhaupt gar kein wichtiges Thema. Nein, worüber regt man sich überhaupt auf, bitte? Ja. Bitte. Was hat Zoe Quinn eigentlich zu dem Ding geschrieben gehabt? Könntest du das mal anschauen? Ich wissen, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich wieder, wie kann man nur so Gedanken verloren über etwas reden, was mich fast das Leben gekostet hat. Ich bin einer der einzigen Survivor von Gamergate. Viele sind tot und begraben. Er hat den Fehler begangen und Ethik im Journalismus gefordert. Und ja, das darf man nicht als Mann. Dafür steht Kopf ab, ja? Sonst nichts. Ja, oder überhaupt ein Journalismus, der sich daran orientiert, was die Konsumenten hören möchten, ne, worüber sie informiert werden möchten. Tja, aber gerade im Spielebereich und im Musikbereich fällt es dem Publikum halt direkt auf. Bei sehr vielen Nachrichtenthemen ist das Publikum doch etwas abstrakter vom Thema. Wenn man tagtäglich was damit zu tun hat, wenn man durch das Spiel durchläuft oder wenn man die Musik hört, kann man selber einschätzen, ob das, was dazu steht, richtig ist oder nicht. Aber das an der Stelle auch nochmal, Thema ist nicht nur auf diese Branchen beschränkt, das ist allgemein im Journalismus so. Ja. Naja. Ich habe den Tweet mal aufgemacht, gerade bei mir im Archiv, und Zoe Quinn hat darunter kommentiert mit LOL. Einfach nur LOL. So. Das allein reicht schon, weil der ganze andere Rest, das hat man ja seit Crash Override gesehen, passiert hinter den Kulissen, wo die sich dann alle zusammen organisieren und erstmal Informationen zusammenreißen über ein Netzwerk von Leuten, die alle irgendwie mal ja, keine Scham haben, Grenzen zu überschreiten. Seitdem nicht mehr diese Leute. Warte mal, was bin ich da am Lesen? Ja, vorhin fiel ja schon der Begriff Atheism Plus. Und zwar muss ich da vielleicht noch ein bisschen ausholen, was das war. Wir haben da zwar früher auch hin und wieder mal drüber gesprochen, aber das Ganze ist ja schon seit einer ganzen Weile so ein bisschen eingeschlafen. Also ich bin ja auch so ein bisschen unterwegs. Die Leute, die uns schon länger zuhören, werden das wissen. In diesem ganzen Bereich hier politischer Atheismus, also quasi Trennung von Staat und Kirche und so. Und mir ist das halt in Deutschland auch aufgefallen. Das war so das erste Mal irgendwie, dass mir das aufgefallen ist, dass halt alle Nase lang die Leute dann irgendwie nur darüber geredet haben, ja, da gibt es so viele Männer und so weiter und so fort. Und in Amerika und also in der englischsprachigen Welt ist das Ganze so ein bisschen eskaliert. Da gab es halt eben so eine Gruppe von Leuten, die irgendwie meinten so, ja, hier, wir müssen jetzt mal eingeladen werden zu irgendwelchen Konferenzen und so, als das Ganze so richtig Fahrt aufgenommen hatte, damals mit den Büchern von Dawkins und so. Da gab es dann halt diese Frauen, die irgendwie gemeint haben, so ja, das sind alles weiße Männer hier, der Dawkins und so. Und quasi nur noch darüber reden wollten, dass ja die Kirche die Frauen unterdrückt und dass die Atheisten ja eigentlich noch viel schlimmer sind. Und dann gab es dann alle möglichen Anschuldigungen, dass irgendwelche Leute, zum Beispiel der Michael Shermer vom Reason Magazin, dass das angeblich ein Serienvergewaltiger wäre und so. Irgendwelche Sachen, die dann aus dritter Hand weitergegeben wurden, wo dann später rausgekommen ist, wer das irgendwie behauptet hat. Und da hat man dann Bilder gesehen von dieser Konferenz, wo der Schirmer angeblich die eine vergewaltigt haben soll. Und da steht er dann quasi ein paar Stunden später irgendwie, nachdem es gewesen sein soll, irgendwie breit grinsend, mit ihr breit grinsend und mit ihrem Mann breit grinsend irgendwie für so ein Foto posieren und so ein Zeug. Also wirklich hanebüchener Kram. Und ja, es gab halt so ein paar Leute, die das dann alles irgendwie weitergegeben haben, wie zum Beispiel diesen PZ Myers, war einer von denen, das ist so ein Biologe gewesen und ich muss ja auch zu meiner Schande gestehen, dass ich Mitglied bin in einer NGO, dem IBKA, Internationaler Bund der Konfessionslosen Atheisten, und die haben das mal fertiggebracht, diesen PZ Myers nach Köln einzuladen zu einer Konferenz über Frieden und Atheismus und so. Weil ich mir halt auch gedacht habe, ja, super Leistung, Leute. Ja, und eine von den Leuten, denen halt auch irgendwelche Sachen vorgeworfen wurden, die nicht bewiesen werden konnten, war halt eben der Lawrence Krauss. Für die, die den nicht kennen, der hat ein sehr gutes Buch geschrieben über dunkle Materie und wie halt Sachen entstehen können aus dem Nichts. Wie da so der aktuelle Stand ist, also halt populärwissenschaftliches Buch, ist auch nicht sehr dick, kann man halt eben sich einen ganz guten Überblick verschaffen, wird halt drin geschildert, wie halt die Forschung zu diesen, also wer halt so Sachen irgendwie sich gedacht hat, dass das so und so sein könnte und wie das dann später bewiesen wurde, mit welchen Versuchsanordnungen und so. Und ja, und jetzt ist es halt eben passiert, dass hier wieder irgendwas hochgekocht ist gegen den jetzt letzte Woche. Und dieses Mal hat es halt eben irgendwie gereicht. Oder das war jetzt hier vom BuzzFeed schon ein bisschen länger her, aber letzte Woche wurde er jetzt ausgeladen von der Konferenz. Und die Universität von Arizona, wo er halt als Professor tätig ist, hat ihn jetzt auch beurlaubt. Und dann geht das jetzt hier schon los mit Van Melody Hensley. Also das ist eine von denen, die dem Typen irgendwas vorwirft. Und diese Melody Hensley, die war auch damals bei Atheism Plus Sache dabei. Und zwar ist das diese Person hier, die aus dem berühmten Triggered-Meme. Das ist Melody Hensley. Und die war damals irgendwie Social-Media-Chefin oder Chefin oder irgendwas vom Center for Inquiry. Das ist quasi so ein Think Tank oder so, sowas ähnliches wie die GWUP, denke ich mal, in Deutschland, also irgendwas, die sich mit irgendwelchen Pseudowissenschaften und sowas beschäftigen. Das ist die eine Tusse, die es ernsthaft ins Daily Mail geschafft hat, weil sie behauptet hat, dass sie durch Twitter PTSD bekommen genau, hat. Genau, die war das. Also gut, hier die, die Julia Schramm hat ja auch schon behauptet, sie hätte posttraumatisches Stresssyndrom von Twitter bekommen, aber die Dame hier war noch eine Ecke früher da, ja. Weißt du, was du machst, wenn du PTSD hast? Du gehst dem aus dem Weg, was dir PTSD verursacht. So, gehst in Therapie, du lässt dich behandeln. Ja, wenn du Julia Schramm heißt, sammelst du einfach die ganzen Sachen, die du über die Jahre so provoziert hast im Internet und machst ein Buch draus. Geht auch. Wenn man sich für PTSD interessiert, dann sollte man sich dafür einsetzen, dass Leute, die aus Kriegsgebieten zurückkommen, Soldaten, Söldner, was auch immer, dass die ordentlich behandelt werden, weil da gibt es immer Defizite. In allen Ländern ist das so, dass sich zu wenig um die gekümmert wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es, also ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland ist. Ich kenne da leider persönlich niemanden, oder was heißt leider? Ich kenne ein paar Soldaten, die sind alle zum Glück mehr oder weniger untraumatisiert zurückgekommen. Mehr oder weniger. Aber ich kenne die Situation von anderen Leuten, die einfach einen Psychiater, Besuch beim Psychiater suchen und da monatelang teilweise warten müssen. Ich hoffe mal, dass die Situation für Soldaten besser ist. Und wenn man sich über PTSD beschwert, dann sollte man das auf jeden Fall auch propagieren, weil das ist schon ein bisschen wichtiger, sowas, weil ich meine, ganz abgesehen davon, was das für eine Tragödie ist für einen Menschen, der so geschädigt ist und zurückkommt, der muss sich auch wieder in die Gesellschaft irgendwie integrieren und ohne den Teufel an die Wand malen zu müssen, aber wollen, es kann ja sein, dass der dann vielleicht auch eine Gefahr wird für die Gesellschaft, wenn er sich nicht integrieren kann oder zumindest halt dann vielleicht psychiatrisch weiter betreut werden muss oder was Schlimmeres passiert. Ja. Das, also PTSD, das überhaupt in den Mund zu nehmen für so auf so einer Ebene, ich finde, das ist ganz schön. Das mit PTSD war ja auch eine sehr lange Zeit so ein sehr umstrittenes Ding und nicht so viele Leute haben da sofort dran geglaubt, dass es wirklich ernst ist. Ja, so, das ist halt richtig, richtig krass. So, aber es ist ein Phänomen, das wirklich real existiert und ja, es ist halt nichts, womit man da angeben sollte. Es ist etwas, was man behandeln lassen sollte. So. Und ich meine, hier schreibt sie doch auch schon, I didn't care if he flirted with me, I just wanted to be around somebody important and I also wanted to get a job in this field. Das fasst Me Too eigentlich komplett zusammen, fast schon. Ne? Ja, das ist halt eben auch der Grund, warum diese Sachen jetzt wieder hochkochen und warum die jetzt plötzlich auch irgendwie einen Punch kriegen, irgendwie auch was erreichen, weil, wie gesagt, das war 2012, 2013, diese Aces-in-Plus-Geschichte, und wo sich da alle irgendwie tierisch aufgeregt haben und dann ihr eigenes Ding machen wollten, was halt eben dieses Atheism Plus war, so nach dem Motto, wir sind jetzt hier Atheisten plus, wir sind für Frauen und plus, wir sind für Minderheiten und was der Richard Carrier dann damals gesagt hat, das war einer von diesen Leuten und die haben halt behauptet, alle anderen, die das nicht unterstützen, sind halt eben ganz furchtbare Menschen und Rassisten und weiß der Teufel nicht was. Und das war die totale Shitshow. Und das war damals das erste Ding, wo ich das erlebt hatte. Das zweite Ding war in der Piratenpartei mit der progressiven Plattform, was quasi so das Atheism Plus der Piratenpartei war. Und danach kam halt Gamergate. Also als Gamergate war, da habe ich diesen Kram schon zweimal durchgespielt. Und das war halt genauso ein Scheiß dann irgendwie von wegen, ja, wir spalten jetzt alles in der Hälfte durch und wenn ihr euch uns anschließt, dann seid ihr die Guten. Und wenn ihr euch bei denen anschließt, so dann seid ihr die Bösen. Und wie man hier auch lesen kann, das ist halt auch einer der Gründe, warum wir dieses Skeptiker-Label hier nicht annehmen, weil das, was die damals halt auch gemeint haben, diese Leute, und da habe ich halt in Deutschland auch welche kennengelernt von, die da so ganz vom hohen Ross runter irgendwie meinten, so, Atheist bin ich eigentlich nicht, ich bin ein Skeptiker, so, ne, Krams. Und die haben sich halt damals da auch als Skeptics bezeichnet, diese Leute ursprünglich, und das ist halt einer der Gründe, warum dieses Skeptics-Ding, warum ich mich da nie im Leben irgendwie so bezeichnen würde. Ja. Ja, ist auf jeden Fall, aber es ist traurig. Und was ich auch traurig fand, ist hier der Sam Harris. Viele gucken ja auch ganz gerne den Waking Up Podcast von Sam Harris, auch eigentlich immer ziemlich gut. Und der hätte eigentlich jetzt hier mit dem Lawrence Krauss zusammen eine Veranstaltung machen sollen jetzt in der letzten Woche, wo halt eben der Lawrence Krauss dann ausgeladen wurde und der Sam Harris hat dann eine Sonderausgabe quasi von seinem Podcast gemacht, die geht nur 10 Minuten oder so, wo er sich halt auch mit dieser BuzzFeed-Nummer hier beschäftigt, halt auch eben sagt, so ja, es ist BuzzFeed und auch sagt, eine von denen da gesprochen wird, hält er für eine Psychopathin. Ich denke mal, das wird auch diese Melody Hensley gewesen sein, weil die ist hat auf jeden Fall nicht alle Nadel an der Palme. Und ja, aber trotzdem meint er dann so Sachen wie, ja, wo Rauch ist, da ist auch Feuer meistens so. So nach dem Motto, weil da ja mehrere Leute irgendwie was sagen, wird da schon irgendwie höchstwahrscheinlich irgendwas dran sein oder so. Und das kann ich wiederum überhaupt nicht nachvollziehen, weil gerade der von gewissen Leuten, die er ja auch häufiger auflistet, irgendwie hier diesen Glenn Greenwald und diesen ganzen Typen da irgendwie ständig versucht wird, den irgendwie als super Nazi irgendwie hinzustellen, weil er halt ein Problem mit Muslimen hat. Oder viel gesagt, besser gesagt, ein Problem mit radikalen Islamisten hat. Und halt eben auch nicht meint, dass das nicht in der Religion begründet ist oder so. Und deswegen, das reicht ja dann schon aus. Und der wird so mit Dreck beworfen und der müsste es eigentlich besser wissen, dass diese Sachen halt gemacht werden, dass irgendwelche Journalisten, Arschgeigen sich da irgendwie mit Dreck beschmeißen. Und zumal das ja auch jetzt gerade in diesem Fall halt überhaupt nicht neu ist. Also wie gesagt, diese Lawrence Krauss, dass man die nicht einzuladen hat wegen irgendwelchen Anschuldigungen, das war schon 2012, 2013 ein Thema. Und ja, aber jetzt halt eben durch diese MeToo-Scheiße, da sind dann plötzlich alle Leute der Meinung so, da stelle ich mich lieber mal dahinter, nachher endlich noch irgendwie so wie hier, wie ist dieser Schauspieler, Matt Damon, der auch irgendwie gesagt hat, so, ja, prinzipiell finde ich das gut, aber hier und da Skepsis, und da hieß es dann auch sofort, oh mein Gott, er findet nicht, dass wir hier irgendwie alle Leute sofort vorverurteilen müssten, hängt ihn, ladet ihn überall aus. Ja, löscht alle seine Szenen aus dem Film, in dem er dabei ja, war und nee, das war jetzt Teil mit vom Boxoffice. Halt, das war jetzt mit ihm nicht. Also es kann sein, dass das irgendwie gefordert wurde irgendwo, aber das haben sie jetzt mit ihm nicht gemacht. Aber er sollte irgendwo auf jeden Fall irgendwo ausgeladen werden. Aber da war doch dieser Film, Ocean's 8, das war doch da. Ach so, ach du meinst, dass er da quasi einen Gastauftritt irgendwie hatte, den sie rausgeschnitten haben. Ja, das kann sein. Genau. Ja. In dem All-Female-Reboot von Ocean's 11, der jetzt in Zukunft rauskommen soll, dieses Jahr, Ocean's 8, ja, soll Matt Damon eine Rolle gespielt haben und er hat sich dann eben über das MeToo halt so geäußert gehabt und das hat Leuten dann so hart nicht gefallen. Ja, dabei hat er einfach sowas gesagt, ja, wie du gesagt hast halt gerade, so, wir sollten die Leute nicht einfach nur so schon verurteilen für sowas und der hat dann zum Beispiel gebracht, wie, ja, es ist schon traumatisiert, es ist schon sozusagen Schaden, den man davor trägt, wenn du jetzt dir eine Hand einklemmst oder den Arm verlierst, sind es aber trotzdem verschiedene Sachen. Genauso wie wenn du jemanden einfach mal, keine Ahnung, die Hand auf die Hüfte legst oder jemanden wirklich sexuell misshandelst, so, weißt du? Und das so, der hat sich so zu MeToo halt geäußert gehabt und dann wurde gesagt, wisst ihr was, zensiert ihn aus dem Film raus, entfernt ihn weg. Mhm. Jetzt wird dir gerade im Chat gefragt, wofür der sich denn entschuldigt hätte, weil hier drin steht, er hat sich entschuldigt. Ja, wahrscheinlich dafür, dass er ja mit diesen Leuten schon irgendwie Kontakt gehabt hat und vielleicht auch die angeflirtet hat oder so. Aber es geht ja halt eben darum, dass ihm jetzt hier irgendwie vorgeworfen wird. Also das ist halt auch alles eine Verquickung von Dingen. Manche von diesen Sachen, die laufen auch wirklich nur darauf hinaus, dass er irgendwie mit denen geflirtet hat. Und die das halt furchtbar finden, so. Tja, ich meine, wer mit der Hensley flirtet, der ist vielleicht auch nicht der Richtige für so ein Podium. Der ist vielleicht auch, hat der auch Probleme mit sich selber. Aber lass uns mal über was anderes reden. Ja, wahrscheinlich wird er die da noch nicht gekannt haben, denke ich mal. Ja, also, ich meine, es liest sich ja auch so, als wäre sie damals niemand gewesen, war sie wahrscheinlich auch. Dann hätte sie wahrscheinlich auch besser bleiben sollen. These landlords asked me for sex instead of rent. Bedroom in return for cooking, cleaning and oral once or twice a week. Ja, Okay, wer hat's eingereicht? Das war Price. Das war Price. Price ist gerade auf dem Klo, so wie es sich anhört. Sagst du da jetzt mal was zu Price? Was ist da los? Aber ich meine, ist das illegal? Wenn ich eine Wohnung habe und die jemandem anbiete für Dienstleistungen, ist das illegal? Ja, es ist schon grenzwertig. Also Geld geht da schon eher. Und ja, das verstehe ich ja, OPEX, aber ist es illegal? Das will ich wissen. Ja, es kommt auch an, wo es stattfindet. Also wenn da halt, London. Ich meine, wenn es 2 consenting adults sind, dann kommt es halt natürlich immer noch auf die Regelung drauf an, ob Prostitution so erlaubt ist, weil in den meisten Fällen wäre es nicht so legal. Aber keine Ahnung. Wenn die Person sagt ja, so auch. Ja, ich bin irgendwie gerade nicht zu hören gewesen, glaube ich. Ah, okay. Die, könnt ihr mich jetzt hören? Ja. Ja. Okay. Ja, these landlords ask me for sex instead of rent. Wie der OPEX schon gesagt hat, es geht da um consenting adults und es geht halt darum, dass die Wohnungskrise jetzt so schlimm geworden ist in England, dass es gar nicht mal so. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es üblich ist, aber es gibt halt sehr viele Fälle, die bekannt geworden sind, wo halt ja vor allem Studentinnen halt oder andere Frauen im Endeffekt solche Vereinbarungen getroffen haben. Es ist wohl auch eine Sache in der schwulen Szene. Da geht es wirklich um so, ich hatte da irgendwo ein Beispiel gelesen von einem Vertrag, ein Beispielvertrag, da steht drin, ja, einmal pro Woche ein Blowjob und Duschen immer mit offener Tür und solche Sachen sind dann halt quasi da spezifiziert als Weekly Payments, als Rent. Und ja, das ist nicht alles total legal, aber das ist halt so ein Fall von, wo kein Kläger, da kein Richter. Ja, und da es halt um 2 consenting adults geht, wenn es da irgendwelche Untermietsverträge gibt oder irgendwelche Wohnungsgemeinschaften, da gibt es halt Leute, die dagegen vorgehen können, aber vielleicht wird da jetzt ein Gesetz gegen gemacht. Es wird teilweise über Online-Plattformen vermittelt. Das ist da wohl schon illegal. Und da wird wohl auch wohl gegen vorgegangen in dem Rahmen, wie das halt möglich ist. Da kommt halt wieder dieser Engel hier, Netzsperren, was auch immer, ins Spiel. Und ich finde das eine ziemlich traurige Sache, weil da halt 2 gesellschaftliche Trends zusammenkommen. Einmal die krassen Immobilienpreise und die unbezahlbaren Immobilienpreise und halt die Jugend, die sehr wenige Ressourcen hat, aber trotzdem in diese Ballungszentrum gehen muss, um halt ja für ihren Lebensstandard sorgen zu können. Und in halt schon so weit fortgeschritten, dass sowas passiert. Ja. Hier, der Chris hat da gerade ein Stück Text markiert. Offering a room in a house in exchange for sex might be classified as incitement into prostitution. Also wenn du jemanden ein Zimmer so anbietest in einem Haus im Austausch für Sex, dann kann das klassifiziert werden als so nicht unbedingt Nötigung, sondern eher so Anstiftung, genau, zur Prostitution, dankeschön. Which carries a prison sentence of up to 7 years in England and Wales. Welche halt mit sich eine Gefängnisstrafe von bis zu 7 Jahren in England und Wales mit sich trägt. So. Es ist, das ist genau das, was ich meine. So, es ist zwar schon, dass es consenting adults sind, aber das, was da gemacht wird, ist eher sowas wie Prostitution. Also solange die Person da ist, kann sie gern da sein und muss dann halt eben mit Sex bezahlen, so unter anderem. Aber es ist keine Beziehung und die leben zusammen und haben noch zusätzlich halt Sex. Warte mal gerade, du hast ja gerade weggescrollt. Die Geschichte von einem 20-jährigen Mädel, die halt sowas unterschrieben hat, dann steht hier, she didn't realize what the arrangement was until she moved into the property and realized she'd be sharing a bed with the landlord. Also, dass sie gar nicht begriffen hat, was sie da unterschrieben hat. Ich frage mich halt, könnt ihr nicht lesen? Oder wo ist das verfickte Problem? Ich lese doch meinen Mietvertrag auch. Ja, das ist dann auch so eine Sache, wo du halt selbst verantwortlich bist dafür, aber es ist halt schon echt dann dämlich, weil es könnte so versteckt worden sein, dass man das nicht direkt bemerkt. Und wenn man dann halt in so einer Situation ist und dann irgendwie so in so einer Situation landet, ist es halt dämlich, ne? Deswegen zur Polizei gehen. Wenn man in so einer Situation ist und darauf angewiesen ist, das will ich auch nicht irgendwie als Vorwurf verstanden wissen gegenüber jemandem. Wenn man in so einer Scheißsituation ist und sagt dann, ja, okay, wenn das der Preis ist dafür, dass ich hier vorankomme und es gibt keine andere Möglichkeit, Da mache ich niemandem einen persönlichen Vorwurf, aber es ist natürlich ein Unding, dass es da die Möglichkeit gibt, das so auszunutzen. Ich würde lieber zu meinen Eltern ziehen, anstatt dass ich irgendwie mit jemandem Sex habe als Teil von Miete, okay? So. Ja, aber ist das nicht eigentlich auch die freie Entscheidung der Frau, wenn die sagt, hier, aber ich habe doch Spaß an Sex und... Ja, schon. Also das, warum wird das hier dann gleich wieder so dämonisiert? Irgendwo beißt sich der Feminismus immer wieder in den Arsch. So. Ja, das naja, also ist ich kann das Argument von die Anstiftung zur Prostitution schon verstehen. Ne? Ja, die Ausnutzung von der Lage irgendwie. Ja. Es ist halt echt dämlich, weil wenn du wirklich jemanden da haben willst und die Person ist komplett aufgeschmissen und dann Sex zu verlangen als so eine Grenze, das ist halt, nee, nö. Nee, selbst wenn sie dann auch zustimmen würde und sagen wir mal, irgendwie eine ihrer Nieren verkaufen würde, wäre das auch irgendwie echt dämlich so und halt nicht wirklich legal. Aber ich verstehe auch, was du dann meinst mit, der Feminismus beißt sich da selbst in den Arsch. Ja. Ich fand das auch eine interessante Meldung auch noch, weil es gibt so gewisse Indikatoren für ja, wirtschaftliche Zukunftsaussichten, die halt so mehr oder weniger sprichwörtlich sind. Und beispielsweise ein Indikator ist das Durchschnittsalter der Prostituierten in einem Land. Je jünger, desto schlechter die wirtschaftlichen Aussichten. Und diese Nachrichtenmeldung hatte mich an diese statistische Korrelation erinnert. Und deswegen fand ich das interessant auch nochmal. Okay. So bin ich überhaupt auf den Artikel gestoßen. Ja. Weiß man auch, woran das liegt? Also. Ja, natürlich, das liegt daran, wenn die wirtschaftlichen Aussichten geringer sind, dann gibt es mehr Frauen oder auch Männer, die dazu bereit sind, sich für Sex zu verkaufen, dass das moralische Niveau so weit gesunken ist, weil einfach ja, aber ich meine, warum werden die dann jünger? Ja, wie gesagt, das ist eine Korrelation. Also so hundertprozentig beschreiben kann ich es ja auch nicht. Aber okay. Es gibt da schon bestimmte Faktoren. Müsste man nicht eigentlich denken, dass generell die Anzahl steigt? Also, dass Leute... Auch älter werden, ja, keine gut, ich Ahnung. Ich denke mal, jung sein ist auf dem Markt doch auch eine Währung, denke ich. Ja, ja schon, also das genau, also wie gesagt, dass es generell mehr Prostituierte gibt, das kann man ja direkt denken. Aber dass sie halt auch jünger werden im Durchschnittsalter, ist halt eine interessante Korrelation. Deswegen. Okay. Ich kann es dir leider, ich gucke mal nach den wissenschaftlichen Ursprüngen danach und schick dir das mal. Ja. Ich bin mir selbst nicht mehr so sicher, wo ich es her habe. Okay, kannst du ja einreichen für nächstes Mal. Genau. Ja, dieses hier war eine ziemlich interessante Sache. Es gab hier so eine Diskussion beim MDR und zwar zwischen Uwe Tellkamp und Doris Grünbein, zwei Personen, die ich bisher noch nicht kannte, aber es sind wohl zwei Schriftsteller, die im Surkamp Verlag publizieren. Und ja, also es hat so ein bisschen für Gesprächsstoff im Nachhinein gesorgt, weil halt eben der Herr Tellkamp, das ist hier auf dem Foto der Herr auf der linken Seite, in diesem Gespräch, wo es um Meinungsfreiheit ging, ziemlich viel darüber gesprochen hat, über die Flüchtlingsproblematik und wie halt eben dazu er benutzt sogar das Wort Narrativ, also das hätte quasi auch ein Weltraumaffenstream sein können in vielerlei Hinsicht. Viele von den Sachen, die er da gesagt hat und über den Journalismus redet er halt auch viel, über diese ganzen Sprüche, die da irgendwie gefallen sind, dass man halt die ganze Zeit von Geflüchteten redet und halt eben überhaupt ausblendet, dass es da auch viele Leute gibt, für die das Wort Migrant halt eben viel besser passt. Und lauter solche Sachen. Ja, und das hat halt im Nachhinein dazu geführt, dass ihm manche Leute vorgeworfen hätten, er würde irgendwie AfD, Rechtspopulismus irgendwie da propagieren. Und der Verlag hat sich halt eben auch von ihm distanziert. Und ja. Ja, dazu, ich weiß nicht, ich hatte auch was dazu eingereicht. Wäre ein bisschen redundant, das auch nochmal zu bringen. Das war im Endeffekt ein Kommentar. Mir ist bei diesem Fall aufgefallen, dass im Gegensatz zu den sonstigen Reaktionen der doch gar nicht mal so hart angepackt wurde. Und wenn ich es auch richtig verstanden habe, hat sich der Verlag zwar von der Äußerung distanziert, aber sonst hatte er keinerlei Konsequenzen. Ja, also alles von dem wird weiter verlegt und bla und bla. Und alle haben gesagt, ja, selbstverständlich gibt es keinerlei Konsequenzen für irgendwas. Deswegen, ich weiß nicht. Ist das so? Also letztes habe ich jetzt noch nicht gehört. Aber ja, also ich war auch überrascht von dieser Reaktion danach, weil normalerweise geht das ja immer in eine Richtung. Aber gerade diese Reaktion darauf hat halt so einen komischen Beigeschmack bei mir verlassen, ob der vielleicht, ich weiß nicht. Man sagt ja manchmal, man stichelt gerne aus Marketinggründen. Und das ist jetzt nicht unbedingt ein Thema, mit dem aus Marketinggründen gestichelt wird, weil man ja halt sehr schnell verleitet wird, was Falsches oder Missverständliches zu sagen und dann in eine Ecke gestellt wird und abgestempelt wird. Und ja, aber wie gesagt, gerade dieser Kommentar vom Deutschlandfunk, den hatte ich eingereicht, der war halt wirklich sehr, sehr wohlwollend. Überraschend wohlwollend. Ja, das war das Einzige, was ich auch von dem Fall mitbekommen habe. Ich habe gehört, ach, da ist was. Und dann habe ich erwartet, okay, wo kommt der Backlash? Dann habe ich das Übliche so gesehen, aber dann habe ich so die Zusammenfassung da gesehen und habe mir gedacht, okay, also der Verlag distanziert sich zwar, aber Konsequenzen gibt es keine konkret. Also, ja, ich habe mich auf jeden Fall auch sehr gewundert, dass sie, also bei dieser Gesprächsrunde gab es zum Schluss noch so eine Fragerunde. Und irgendwie haben sich da alle Leute darüber aufgeregt, dass angeblich das Thema nicht behandelt wurde. Aber ich habe das eigentlich schon so verstanden, dass man halt über die konkreten Fälle dann eben redet. Also zumindest so würde ich halt die Intention von Herrn Telka mit seinen Ausführungen halt verstehen. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass er da ein ganz gutes Bild gezeichnet hat von genau diesem Problem. Also hier der Bleilo hat ja heute auch ein neues Video gemacht, was ich sehr empfehlen kann, wo er sich so ein Video von Cold Mirror anguckt, die irgendwie auch so ein bisschen gehässiges Video gemacht hat, so nach dem Motto Meinungsfreiheit hier und da, aber Hate Speech und so weiter. Und er halt eben auch zeigt in diesem Video, also Bleilo jetzt, ja, dass es da halt schon so extremere Dinge gibt, die halt nicht so ohne weiteres in Ordnung sind in Deutschland. Und wo man dann halt auch Probleme mitkriegt und was man vor allen Dingen auf ihr Video halt auch anwenden kann. Und so ähnlich hat der Herr Telkamp in dieser ganzen Debatte meines Erachtens nach ganz gut herausgearbeitet, dass es halt eben viele Dinge gibt, die mit merkwürdigen Narrativen halt eben versehen werden, ne? Weil man da in eine Richtung dann irgendwie stoßen will, ein bestimmtes Bild erzeugen will. Und das ist ja im Prinzip auch das, was wir jetzt schon seit Jahren sagen. Ja, also zu dem Telkamp nochmal, also das kommt da, ich glaube, als übernächstes dann, ich kann es ja einmal ganz kurz vorlesen, zwei Sätze, dann brauchen wir es uns gleich nicht mal anzugucken. Einfach nur der Tonfall des Kommentars, ich zitiere jetzt. Es wird Zeit, einen Weckruf wie den von Telkamp ernst und aufzunehmen, statt zu ächten. Denn genau diese Intoleranz hat den Populisten leichtes Spiel bereitet. Sie haben Angst und Hass geschürt und mit sicherem Instinkt Bürger angesprochen, die sich ihre Werte und ihre Nöte nicht mehr im öffentlichen Diskurs vertreten sahen. Jetzt wäre eine gute Gelegenheit zu zeigen, dass der Vorwurf des Mainstream-Denkens in den Medien wie in der öffentlichen Diskussion nicht stimmt. Jada, jada, jada. Surkamp tut gut daran, mitzuteilen, man werde auch weiterhin Bücher von Uwe Telkamp verlegen, was denn auch sonst. Ja, so, und mit anderen Worten, Sie haben das jetzt noch nicht gesagt. Grundfall. Ich fand das frappierend. Ja, also mit anderen Worten, Sie haben das jetzt noch nicht gesagt, dass Sie das weiterhin tun werden. Also für mich steht das so ein bisschen im Raum, dass das jetzt quasi nicht mehr gemacht werden soll. Nee. Ja, wir werden es erleben. Also ich habe auf jeden Fall hier nochmal dieses Ding aus der Welt, was quasi auch so ein bisschen in diese Kerbe schlägt. Ja, dass es halt eben Quatsch ist, sich darüber aufzuregen. Hier wird auch noch so ein bisschen die Geschichte des Surkamp Verlags dargelegt, der ja wohl auch die Frankfurter Schule sehr stark gepusht hat. Oder verlegt hat zumindest. Ja. Ja, OPEX Mars, habt ihr noch was dazu zu sagen? Ich kann auf jeden Fall empfehlen, sich das anzuhören hier. Das ist das ganze Gespräch, gibt es hier vom MDR halt veröffentlicht. Es geht allerdings knapp 2 Stunden, aber ich fand es halt ganz interessant. Kann ich empfehlen. Ja, ich habe also von dem ganzen Ding so nichts mitgekriegt, deswegen kann ich auch erstmal dazu nichts sagen, aber ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen. Genau, also was daraus wird, ich fand einfach diesen Kontrast sehr extrem, weil wie gesagt, so benevolent mit dem Thema umzugehen, das sieht man normalerweise nicht. Deswegen hat das halt diesen fahlen Beigeschmack gemacht, ob der nicht einfach nur provoziert hat, quasi so mit Vorankündigung, so ja, ich werde bald was Provokantes sagen. Finde ich nicht. Hatte ich nicht das Gefühl. Aber ich habe auch vor allen Dingen schon direkt gemerkt, also das Lustige war, ne, Meinung und so, was darf man sagen? Also dieses ganze Ding fängt an mit, dass die Dame in der Mitte, die Moderatorin, da irgendwas von geschlechtergerecht redet und sich dafür entschuldigt, dass sie nicht geschlechtergerecht genug da irgendwie in dem Abend die ganzen Vokabeln alle da benennen wird, also Journalistinnen und Journalisten oder so ein Kram. Das fand ich schon ziemlich bezeichnend. Und dann wurde sie da auch die ganze Zeit irgendwie von Religion geredet, das liebe ich ja auch, also direkt bei ihr zu anfangen irgendwie. Ja, das sind auf jeden Fall auch so ein paar Beispiele von Sachen, die, ja, wo ich durchaus sagen würde, dass es da in Deutschland halt eben so, zumindest in dieser Medienklasse, irgendwie, also wenn man sich da schon verpflichtet fühlt, sich hinzusetzen und sich zu entschuldigen, weil man eine bestimmte Sprache nicht benutzt, aber dann irgendwie zu sagen, hier, wir reden jetzt hier über Meinungsfreiheit und schütteln den Kopf über dich, wenn du sagst, da gibt es Probleme, also kann ich nicht nachvollziehen, tut mir leid. Also, ja. Also ich weiß jetzt auch nicht, also wie gesagt, außer dass Suhrkamp so einen Tweet rausgejagt hat, der liest, aus gegebenem Anlass, die Haltung, die in Äußerungen von Autoren des Hauses zum Ausdruck kommt, ist nicht mit dem Verlag zu verwechseln, Hashtag Telkamp, vom offiziellen Suhrkamp-Twitter-Account. Also, dass der sonstige Konsequenzen bis jetzt zu fürchten hat, also schickt mir Links, wenn der was zu befürchten hatte, wenn der wirklich Konsequenzen hatte. Bis jetzt sehe ich nichts. Sehr seltsam. Das war von OPEX, glaube ich. OPEX? Was ist das denn hier? Dass die Einreicher immer aufs Klo gehen müssen, wenn ihre Sachen drankommen. So geht das. Ach, Mikro. Ja, Mikro. Auch wieder wahrscheinlich. Das, dann geht OPEX einfach mehrmals klicken, dann geht es wieder an. Das hatte ich vorhin auch. Mann attackiert Edeka wegen Streits um Essener Tafel. So ja. Reagiert der Supermarkt. Ah, ja. Jetzt. Könnt ihr mich wieder hören, normal? Ja. Super, ja, genau. Danke, dass mit diesem Mehrfachmachen hat funktioniert, ja. So, also genau, Mann attackiert Edeka wegen Streit um Essener Tafel, so reagiert der Supermarkt. Da ist ein Video dazu, aber da das der Archivlink ist, ist das Video wohl jetzt kaputt, was halt schade ist. Es war halt einfach, dass da Leute sich drüber aufgeregt haben, was mit der Tafel abging und das wurde mir zugeschickt und ja, das Video ist daran eigentlich das Interessante. Soweit, ja, wir können solche Videos halt schlecht angucken, weil die urheberrechtlich geschützt sind. Aber so, also den Inhalt so vielleicht noch mal kurz umschreiben, vielleicht dramatisch. Ich habe auf jeden Fall diesen Text auch gelesen und da stand ja quasi drin, dass die sich darüber aufgeregt haben, dass Edeka Essen spendet an diese Tafel. Diese böse Neonazi-Tafel da halt. Und so nach dem Motto, wie könnt ihr es wagen, deren Arbeit weiterhin zu unterstützen? Und was ja schon so komplett hirnrissig ist. Also ich meine, was sollen die dann machen? Sollen die dann gar keinem mehr was geben oder wie? Ja, genau. Das war halt echt ein sehr, sehr kurzes, dämliches Ding. So ein Nachklang von der Essener Tafel, so Situation. Obwohl sich da jetzt nochmal was halt entwickelt hat, wo halt wieder irgendwie so ein Minister jetzt irgendwie dumme Sachen dazu gesagt hat, das ist schwachsinnig. Naja, aber das war es dann eigentlich auch so, wenn wir das Video nicht schauen. Aber das habe ich auch noch eingereicht, das hier, okay, so, jetzt passt mal auf, okay. Was ist, wenn ich euch sagen würde, dass man einfach sein Argument total leicht strukturieren kann, indem man alles auf Hitler bezieht? Alles auf Nazi beziehen? Nein, doch. Oh. Ja, ne? Das ist eine Aktion von Gesicht zeigen, einer weiteren vom Staat, soweit ich weiß, geförderten Aktion, so Initiative für Toleranz und Gleichheit und so. Und was sagt Toleranz besser aus als ein Strohmann? Adolf Hitler erklärt seine Online-Strategie. Adolf Hitler nutzt das Social Web, um nationalsozialistisches Gedankengut auf der ganzen Welt zu verbreiten. Mit diesem Bild macht die Organisation Gesicht zeigen auf Propaganda im Netz aufmerksam. Ja. Aber das, was die Organisation Gesicht zeigen im Netz macht, ist garantiert keine Propaganda. Die haben echt einfach diese Banner aufgehängt, wo Nazi-Style-mäßig so rote Banner, weißer Kreis, aber anstatt so einem schwarzen Hakenkreuz drin, so ist das einfach mal ein Hashtag. So. Und da steht auf der einen Fahne drauf, der Faschismus erobert das Netz, lasst uns das stoppen. Ja, da gibt es auch noch ein YouTube-Video zu, da haben sie eine Rede von Hitler, eine Ansprache haben sie genommen und sie quasi mit irgendeinem so anderen Typen gedubbt, wo es hieß, hier, wir werden irgendwie den Hass ins Netz tragen und hier und da und ja. Ja, aber weil das jetzt Archiv ist, ist es so, ich habe mir mal dann die Videos angeschaut und ich glaube, das war hier gewesen, als ich dann gesehen habe, dass die Videos bei YouTube in restriktivem Modus drin sind. Also so, werden gar nicht wirklich da, genau, es ist jetzt Anmerkung zur Redaktion. Ich konnte es heute Mittag sehen, als ich die Quellen mal durchgeguckt habe. Ich habe das Video auch mal gesehen gehabt, aber einige von denen gehen halt nicht so und ich weiß nicht genau wieso. Es ist so unsagbar billig, also es ist wirklich nur Hitler in Nürnberg auf dem Reichsparteitagsgelände und es ist jemand, der wirklich überhaupt kein guter Hitler-Imitator ist, sagt dann, ja, wir müssen im Internet unsere Propaganda verbreiten, um die jungen Leute zu bla bla bla. Also es ist so richtig, ja, noch billiger geht's nicht. Ja, die haben sogar bei ihm dann auf dem Arm, auf seinem linken Arm, hat er ja eigentlich im Original so eine eine Armbinde drauf mit einem Hakenkreuz. Und das haben die ganz schlecht mit einfach so einem Hashtag-Logo haben die überdeckt gehabt. Das war dumm. Aber ja, Originalaufnahmen von Adolf Hitlers Rede 1934 beim Reichsparteitag der NSDAP in Nürnberg vor der Hitlerjugend, festgehalten im Film Triumph des Willens von Leni Riefenstahl. Den Text haben die Macher von Gesicht zeigen an die heutige Zeit, an die heutigen Mittel für Propaganda angepasst. Adolf Hitler erklärt den jungen Zuhörern seine Online-Strategie. Diese zugegeben provokante... Boah, zugegeben provokant, ey. Ja, das ist so was alles... Was ist denn da dran verfickt provokant, wenn ich... Oh Gott, ey. Ja, ne? Aber es ist lustig finde ich, dass halt hier zu großen Teilen auch die Agentur, Werbeagentur Ogilvy dahinter steckt. Also, wer ist das? Leute, die normalerweise richtig Geld nehmen für Aktionen und dann hier sich zum Virtue Signaling umsonst aus dem Fenster lehnen und ja. Ja, ne, das Team von Gesicht zeigen hat Hitlers Ansprache umgetextet und lässt ihn das Video so quasi selbst seine lässt dem Video so quasi selbst seine Strategie erläutern. Kein anderer kann uns die Gefahr so deutlich vor Augen führen, sagt der kreative Stefan Vogel, CCO EMEA von Ogilvy. Ja, es ist echt toll, ne? So, du brauchst gar keine Argumente, du brauchst gar nicht irgendwie fein differenzieren und aufpassen, dass du die Aussage der Person verstehst, damit du sie sachlich aus der Welt schaffen kannst oder irgendeine Strategie entwickeln kannst, um damit umzugehen. Kannst du einfach sagen, ist Nazi. Der verschwindet doch auch einfach dieses schöne Kinderbuch, was auf Twitter immer wieder gepostet wird. Jeder, den ich nicht mag, ist Hitler. Ja, das, ne? Das reicht doch eigentlich auch, da muss man doch nicht so Filme zeigen und so. Ja. Das ist halt wirklich dämlich. Die sind nahezu wirklich total verliebt in diesen Nazi-Hitler-Ästhetik-Look, wo halt und Adolf Hitler cool. Ja, der Look der DDR war doch nicht weit entfernt von dem, was Hitler gemacht hat. Also braucht mir doch keiner was erzählen. Dieses Pathos mögen die doch alle, die Extremisten. Ja, hier, Award, die bekommen Awards auch noch. Die bekommen Auszeichnungen für das, was sie tun. Das Award für frühere Aktion. 2016 hatte Gesicht zeigen mit Ogilvy mit der Publikation des Buches Mein Kampf gegen Rechts Stellung bezogen gegen die Neuauflage des Buchs von Adolf Hitler. Oh. Also ich verstehe es auch gar nicht. Warum sollte das Buch denn nicht aufgelegt werden, damit die Leute selber schauen können, was das für eine Scheiße war, auf die die Menschen in den 30ern reingefallen sind. Ja, nee, das versteht man lieber in irgendeinem Kommentar und so ist es auch in Ordnung. Ja, eben, genau. Und das finde ich viel besser, als es halt irgendwo zu verstecken. Tja, das Ding wurde als beste Kampagne der Welt ausgezeichnet. Da denke ich mir auch so, ja, was für Auszeichnungen sind das denn bitte? Oh. Hey, da ist ja wieder. Jetzt kommen wir zur Innenpolitik. Hoffnungsträger. Ja, der Präsident ist ja leider nicht bei uns. Vielleicht kommt er irgendwann wieder. Hoffen wir alle. Aber da haben wir mal den Amthor, dass wir ihn zumindest als Zuschauer wieder anlocken können. So, es gibt ja den Vorschlag, dass die AfD bzw. Mitglieder der AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden sollen. Also es gibt Anstrengungen dahingehend. Und hier wird es halt mal kommentiert in einem Interview von dem Philipp Amthor, CDU-Abgeordneter, junger Abgeordneter. Und ja, er sagt hier, wie es so oft ist, ziemlich gute Sachen, die teilweise einfach wirklich den Kern der Angelegenheit treffen. Muss man einfach mal sagen. Das kann man sich entweder durchlesen oder als Audio anhören. Ich will einfach nur mal kurz ein, zwei Sätze daraus zitieren und dann könnt ihr kurz sagen, was ihr davon haltet. Also, der Interviewer fragt, das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie wollen nicht die AfD komplett beobachten lassen, sondern nur einige Abgeordnete, einige Politiker, einige Vertreter dieser Partei, ausgewählte Vertreter, Fragezeichen. Und Amthor antwortet, genau, es geht um ausgewählte Vertreter. Und die Frage ist, man darf hier nicht mit zweierlei Maß messen. Wir erinnern uns vielleicht alle noch an die spannende Diskussion, die vor allem 2013 entbrannt war, als das Bundesverfassungsgericht zu entscheiden hatte, ob es rechtmäßig war, dass Bodo Ramelow, damals noch Bundestagsabgeordneter, auch überwacht wurde vom Nachrichtendienst. Da hat das Bundesverfassungsgericht damals ganz klar gesagt, nein, man kann nicht einfach in unverhältnismäßiger Weise in die Staatsfreiheit der Parteien eingreifen, wenn nicht hinreichende Verdachtsmomente bestehen, auch im individuellen Einzelfall. Zitat Ende. Und dann sagt er, aber einzelne Personen, wenn die in verschiedenen Umfeldern sich bewegen, können einzelne Personen unabhängig von der Partei doch beobachtet werden. Und gut, das kann man kritisieren. Und das ist natürlich parteiisch auch gefärbt. Aber es ist zumindest ein sachlicher Beitrag ohne autistisches Kreischen, egal von welcher Seite. Ja. Es ist ja auch, ich finde es auch falsch, wenn eine Partei im Bundestag ist, einfach per se sie beobachten zu lassen, dann geht es ja schon eher wieder darum, sollte man die nicht vielleicht verbieten lassen, wenn sie halt so schlimm ist. Aber klar, natürlich, wenn es einzelne Extremisten in Parteien gibt, egal in welcher, und wenn es bei der FDP jemand wäre, der, was weiß ich, den Holocaust leugnet, sollte man den auch beobachten, solange er politische Ämter anstrebt. Ja, klar, aber so eine Pauschalgeschichte zu sagen, die oder die oder die, außer ist es halt eine Organisation, sagen wir mal, wie die NPD, die sich überhaupt nicht von Extremismus abgrenzt, oder wie es in der früheren Geschichte der von Deutschland war, dass die KPD verboten worden ist, weil sie sich halt überhaupt nicht von Moskau und Ost-Berlin abgegrenzt hat. Tja, der Mondaffe sagt gerade im Chat, dass Ali Utlu in die türkische Armee einberufen wurde, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich weiß jetzt nichts davon. Er meinte nur, wir sollten es erwähnen. Wie gesagt, keinerlei Kontext. Weiß ich. Ich erwähne es nur gerade mal. Ich habe es irgendwie hinbekommen, von ihm geblockt zu werden auf Twitter. Ich weiß auch nicht. Ja, das haben schon ein paar Leute geschafft. Ja, Ali hat so seine Phasen auf jeden Fall, wo er so ein bisschen bisschen komisch ist. Ja. Ja, ich meine, dass die Türkei hingeht und vielleicht Kritikern so einen Einberufungsbescheid schickt, ist ja auch klar. Damit halten sie sie halt von der Türkei fern und schüchtern sie im Zweifelsfall ein. Oder haben eine Handhabe, wenn die jemals in die Türkei kommen sollten, sie einzukassieren. Darum wird es gehen. Ja, wenn wir wissen, wer in der Slowakei ist, könnte natürlich sein, ja. Außerdem hat der Mondaffe auch gerade so einen Tweet von ihm geteilt, dass er angeblich jetzt von Ali Utlu, dass er jetzt ein Crowdfunding gestartet hat, um sich freizukaufen. Okay. Aber warum will er sich denn da freikaufen? Ich würde doch an seiner Stelle, er kann doch eh nie wieder in die Türkei fahren, wirklich, oder? Also zumindest nicht ohne Angst. Also warum dann da freikaufen, verstehe ich nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Also seine Einbürgerung hat er irgendwann schon mal eingestoßen gehabt. Das hat aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert. Also ich weiß nicht, warum müsste man ihn mal fragen. Tja, okay, nach Journalistenmord in der Slowakei. Also es ist ein Journalist in der Slowakei ermordet worden, zusammen mit seiner Verlobten. ziemliche Gangster-Art und Weise. Das hat das ganze Land ziemlich schockiert. Es gibt da auch Proteste auf der Straße in der Slowakei und die waren bis jetzt relativ gemäßigt drauf, aber die sind jetzt halt wirklich aufgewiegelt. Es geht ganz konkret darum, dass ein Journalist, der ist ein investigativer Journalist, der auch vorher im Finanzjournalismus unterwegs war und hat halt bei den Paradise Papers beispielsweise mitgearbeitet. Und was er im Endeffekt aufgedeckt hat, beziehungsweise was jetzt aufgedeckt ist, was er recherchiert hatte, ist, dass einer der sehr hochgestellten Regierungsangehörigen im Endeffekt ein Teil der italienischen 'Ndrangheta mehr oder weniger war oder sehr gute finanzielle Verbindungen zu denen hatte, sodass man halt mehr oder weniger sagen konnte, ja, der gehört mehr oder weniger dazu. Da gibt es jetzt wohl auch Ermittlungen, die eingeleitet werden. Inwieweit das irgendwo hinführt, weiß man nicht. Aber das ist im Endeffekt, da wird jetzt halt vermutet, dass er hat an diesem Fall recherchiert. Das ist hinterher rausgekommen. Zwischenzeitlich ist er halt leider umgebracht worden und das ganze Land ist in Trauer und in Aufruhr, dass sowas überhaupt sein kann. Gut, ich meine, wir reden hier über Europa, ja, und ich finde das auch sehr krass. Ich weiß, dass es das ab und zu, es hat ein paar Nachrichtenmeldungen dazu gegeben, aber ich finde, das ist ein sehr großer Fall, gerade weil er was mit investigativen Journalismus und sowas zu tun hätte, den man sehr viel weiter aufdröseln hätte können. Und ich finde es wirklich schade, dass die Journalisten so wenig Selbstschätzung haben, dass wenn einer von ihren eigenen so betroffen wird, dass sie sich da nicht mehr für reinhängen und da nicht von morgens bis abends drüber berichten, wie sie es ja in anderen Fällen gemacht haben. Ein Schelm, wer sie für Feiglinge hält, würde ich sagen. Ich meine, wir hatten ja auch die Geschichte auf Malta, wo diese investigative Journalistin getötet worden ist, die zu nah an den dreckigen Geschäften von einigen Leuten dran war. Aber da wird sich dann lieber für den Herrn Yücel eingesetzt. Das ist ungefährlich in gewisser Weise. Aber vor der Mafia hat man dann doch ein bisschen Muffe. Bei allem Mainstream-Bashing muss ich wirklich sagen, die letzte Woche hat der Deutschlandfunk wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Ich habe auch sehr viele Quellen von denen eingereicht, weil die einfach sehr viele Themen sehr gut behandelt haben, muss man wirklich sagen. Nicht immer aus allen Perspektiven, aber zumindest immer interessant und mit Mehrwert. Und also Deutschlandfunk kann man hören im Radio. Natürlich Weltraumaffen zuerst hören, aber ansonsten Deutschlandfunk kann man empfehlen. Ja, die Sache nochmal zu dem vorherigen Thema mit Ali Utlu, ne, und Militäreinzug. Er hat einen Patreon gestartet und bittet um Spenden, damit er sich davon freikaufen kann. Also wahrscheinlich kann er da nicht einfach so Nein zu sagen, sondern braucht das Geld. Und ich verstehe halt irgendwie nicht ganz, warum er überhaupt da in das Land einberufen wird, weil so hat er hier keine deutsche Staatsbürgerschaft oder wie? Nee, hat er nicht. Ja. Naja, okay. Na gut, okay, weiter geht's. Ja, aber wenn wir jedem Hansel irgendwie bei uns die Staatsbürgerschaft im Endeffekt hinterher schmeißen, warum hat der sie dann noch nicht? Das verstehe ich nicht so. Also, ja. Vielleicht hat er sein Kind in einem Superhero-Shirt zur Schule geschickt. Das hier ist eine Vorschrift für Eltern von einer Montessori-Schule in Toronto. Die möchten, dass man seine Kinder bitte nicht mit Kleidern in die Schule schickt, auf denen Fantasy oder gewalttätige Charaktere drauf sind. So wie zum Beispiel Martial Arts, Wrestling, Computerspielcharaktere oder Superhelden wie Star Wars, Superman, Iron Man. Wir glauben oder wir fühlen, dass wenn man Kindern das erlaubt, dass sie das dazu bringt, in ihren Spielen halt gewalttätig und sexistisch zu sein. Ja, genau, das kommt genau dadurch, ne? Ja. Das ist so Peak Postmodernism, ne? Alles kommt aus der Gesellschaft. Und wenn man die Leute einfach mal dazu erzieht, dass sie da irgendwie nicht gewaltsam zu sein haben, dann werden sie es nicht sein. So, ja, okay, gut, das stimmt schon zu einem gewissen Grad, aber nicht auf der Ebene, wie die das hier machen. Also jemanden irgendwie zu sagen, das, was du jetzt trägst, ja, so wenn da jetzt eine Figur drauf ist, die da, keine Ahnung, ja, so eine Star Wars Figur drauf ist, dass du jetzt irgendwie selbst zu so einem Teil der Rebellion wirst oder des Imperiums, ist schon echt lächerlich. Ja, und auch sexistisch. Ich meine, ja, so. Wir reden hier von Kindern, die in die Grundschule gehen. Ja, du bist, was du trägst, ne? Wenn du Sexismus trägst, bist du Sexismus. So, ist Bescheid. Und ein bisschen weiter unten steht dann ja auch nochmal, wir glauben, dass diese Art von Marketing hinter diesen Produkten zu materialistischen Werten und Wettbewerb führt, der schädlich für die Kinder sein kann. Das ist halt genau einfach schon Totalitarismus in seiner reinen Form, okay? Ich verstehe schon, wenn Leute sagen würden, bitte irgendwie sag dieses und jenes nicht so, in gewissen Maßen so natürlich, aber das Schlimmere ist ja, wenn dir gesagt wird, was du zu sagen hast, was du zu tragen hast. Hier ist es nicht so, dass es heißt, ja okay, es ist vielleicht nicht so cool, weil das ist nur so eine Anmerkung, sondern wenn du das trägst, gibt es Konsequenzen. So. Ja, ich weiß nicht, das steht ja hier nicht. Please refrain from sending your children. Da steht nirgendwo, dass das Konsequenzen haben wird. Aber wir alle wissen, dass das Konsequenzen haben wird. Ja, du wirst das halt ist ja auch so eine arschige Art und Weise, wie das oft aus dieser Richtung kommt. So, du, dir steht das alles frei, aber du musst dann halt irgendwie auch mit dem Backlash leben, ne? Ja, ne, so, dann wirst du halt ausgestoßen und darfst nicht irgendwie mit anderen Kindern spielen oder wirst benachteiligt, weil du musst dein Sexismus, wenn du den schon haben willst, musst du schon bekämpfen, weißt du? Warum denken diese Leute, sie seien irgendwie so total weise und besser als andere? So, die beziehen einfach Politik auf Kinder, aber wenn das irgendwie ihre ideologischen Gegner machen, ist das voll schlimm. Ja, toll. Kinder politisieren, ekelhaft. Ja. Das war's schon zu dem Ding. Ich muss dazu aber sagen, ich will mich jetzt nicht allzu alt fühlen, aber ich kann mich auch an eine Zeit erinnern, da war ich vielleicht war ich auch auf einer etwas konservativeren Schule, aber da wurden auch einzelne Schüler nach Hause geschickt, wenn die T-Shirts anhatten, wo irgendwas von irgendwelchen Rock'n'Roll-Bands oder irgendwas Black Sabbath oder sonst irgendwas drauf war. War das ein kirchliches Institut? Nö. Es war ein etwas konservativerer Schulleiter so, aber der hat das halt rigoros durchgezogen und das war halt gut. Hat ja, man dann sollen halt sie Uniformen einführen, meiner Meinung nach. Sollen sie? Also ich kann mich ehrlich gesagt nur an zwei, drei Sachen erinnern, wo das war. Und danach kam sowieso eine Wende in der Zeit, wo das gar nicht mehr so gehandhabt wurde. Aber ich kann mich noch erinnern, ich fühle mich echt wie ein Opa, wo ich angefangen habe, eine Baseball-Cap zu tragen in der Schule, da war ich einer der wenigen und da habe ich nicht nur von den Lehrern komische Blicke bekommen, sondern auch von den anderen Schülern. So, was machst du denn da? Ja. Hast du die auch immer so oben auf deine Haare draufgesetzt? So? Nicht auf den Kopf, sondern auf die Frisur? Das fand ich immer so affig. Ja, affig, natürlich affig. Was denn sonst aus affig? Ja. Das NBA möchte man ja gar nicht vorlesen hier. Die NBA-Teams spielen die Negro National Anthem bei verschiedenen NBA-Basketballspielen. Also in Amerika gibt es ja immer so themed Monate und zurzeit ist Black History Month. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass sehr oft Black History Month ist, aber warum auch nicht? Februar ist es doch immer. NBA hat jetzt im Endeffekt bei sehr vielen Spielen dem Druck von verschiedenen Lobbyorganisationen nachgegeben und spielt halt nicht mehr die normale Nationalhymne, sondern den Song Lift Every Voice and Sing. Das ist im Endeffekt ein Song, der von einem Schwarzen komponiert wurde für Abraham Lincoln, irgendwie zu seinem Geburtstag irgendwann 1900 noch was. Oder ich glaube sogar 1900. Und ja, das hat halt in der Black Power Bewegung und unter der Bewegung bei Martin Luther King eine Rolle gespielt. Da wurde dieses Lied immer gesungen. Und die wollen das jetzt halt quasi einführen, dass zu allen NBA-Spielen, wenn es gerade Black History Month ist, dieses Lied gesungen wird statt der normalen Nationalhymne. So viel zum Hintergrund. Ja, da würden jetzt Leute sagen, das ist ja echt einfach nur ein Lied, ne? So, und dieselben Leute würden auch sagen, dass irgendwie, keine Ahnung, die Nationalhymne bei uns ist auch nur eine Nationalhymne, die kann man auch ändern, so. Ich weiß nicht, wie ich dazu stehe, wirklich, weil einerseits ist es so, das passiert, das Resultat davon ist total trivial, okay? Die singen einfach nur ein anderes Lied, okay? Da ändert sich nicht viel. Aber das Ausmaß von dem, was dieser Mechanismus, mit dem das erreicht wurde, überhaupt bedeutet. Das ist das, was mir Angst macht. Weil das zeigt eigentlich, dass wenn du laut genug stöhnst und nörgelst, du dann das bekommen kannst, was du willst, solange die Leute einfach es so nachgeben. Und wenn sie nicht nachgeben, machst du weiter, bis sie nachgeben. Und das ist nicht in gut. In dem Lied geht's, wenn ich das so durchs Drüberfliegen hier verstehe, geht's vor allem um Gott. Also ist also eigentlich auch egal, welches sie singen. Ja, genau. Aber Gott, es geht halt Gott, ums Gott, Gott. Na, wieso? Es geht halt einfach ums Prinzip. Da ist doch jetzt nicht so viel Gott drin. In dem Original? Nee, in dem Original ist nicht so viel Gott drin, aber in dem, wie der Master es gerade gesagt hat, da in dem ist scheinbar viel mehr God Gott drin. God of our weary years, God of our silent tears, thou who hast brought us thus far on the way, thou who hast by thy might led us into the light, bla bla bla. Ja, das ist eigentlich ein total triviales Lied, okay? Das juckt eigentlich nicht darum wirklich geht, so. Nee, es geht auch nicht um das Lied. Und ich meine, es ist im Black History Month und die sagen nicht, dass es immer gemacht wird. Nur wir haben die Diskussion hier mit der Nationalhymne jetzt gehabt, obwohl das ja auch ein Nothing-Burger war. Und in Amerika gibt es die Diskussion. Und ich finde das einfach auch ein bisschen schade, dass sie sich in Amerika immer noch so gespalten fühlen, dass sie eine eigene Nationalhymne für Schwarze in Amerika brauchen. Und die wollen es ja anscheinend auch. Ja, und es ist ja nichts Schlechtes. Ich finde es einfach nur traurig, dass sie sich so separat sehen von den Weißen in Amerika. Ich glaube, das kann man als Europäer sehr schwer nachvollziehen, tatsächlich. Wir haben ja auch unsere Parallelgesellschaften hier. Das alles nachvollziehen ist schon möglich. Es ist einfach nur so, dass dann dadurch das Argument von den Rechten in Amerika von hier, guck mal, wenn die Weißen einfach sagen, ich bin stolz darauf, weiß zu sein, dann heißt es, du Rassist. Aber wenn ein Schwarzer sagt, ich bin stolz, schwarz zu sein, dann ist es, oh wow, das ist so richtig heldenhaft. Ja, das kommt genau daher. Die Leute sollten eigentlich mal auf ihre Gemeinsamkeiten schauen und nicht auf ihre Unterschiede und dann zusammenarbeiten drüber hinaus, weißt du, aber Ideologie ist ja leichter als was machen. Naja. Super Seducer is the latest game we need in the Me Too Era. Nee, the last. Nein, the latest. Ah, das ist das neueste Spiel und das beste Spiel, weil das zeigt genau, wie du alle Mädels abgreifst. Ja, ich habe mich verlesen. Also, ja, tatsächlich hast du dich gar nicht verlesen, sondern es geht in dem Spiel tatsächlich darum, du hast halt quasi, das ist halt so ein Virtual Interactive Game, wo du halt du hast halt Stunden und Stunden und Stunden Filmmaterial und du kannst halt quasi mit virtuellen Frauen reden und das Spiel ist halt so aufgebaut, dass du denen quasi mehr oder weniger alles an den Kopf schmeißen kannst, was du willst, und du kriegst eine realistische Reaktion darauf. Sodass du quasi, es ist sowas wie ein Dating-Simulator. Ja, aber tatsächlich mit dem Anspruch, dass es nicht irgendwie Spaß machen soll oder du musst ein Accomplishment haben, sondern es ist halt mehr oder weniger ernst gemeint. Ich habe eher das Gefühl, dass. Ich wollte eigentlich die Steam-Seite einblenden, weil ihr kennt euch damit ja ein bisschen besser aus als ich. Ja, ich bin ja Console-Peasant, gebe ich jetzt zu. Deswegen, aber es ist bei Steam wohl gar nicht mal so unbeliebt, dieses Spiel. Und es ist wohl, kriegt auch gute Reviews. Allerdings ist es natürlich, da es so realistisch ist, natürlich passt es überhaupt gar nicht in eine gewisse intersektionale Agenda rein. Und deswegen, ja, das übliche Kreische in diesem Artikel natürlich. Also ich habe mir ein bisschen so Let's Plays und sowas davon angeguckt. Ich bin noch nicht so sicher, dass das ernst gemeint ist. Ich habe das Gefühl, das ist einfach eine Satire auf den ganzen Scheiß. Weil so trocken wie der Herr, der hier, also das ist der Typ, der praktisch immer deine Sachen benotet, die du gemacht hast. So wie der das immer bespricht, deine Wahl oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das wirklich ernst meint. Ich glaube, es ist einfach nur so ein. Ich bin nicht qualifiziert zu sagen, ob das gut ist, aber ich habe gelesen, dass zumindest die Entwickler sagen, sie sind mit dem Anspruch drangegangen, dass es schon nicht nur auf diese Gamification ist, sondern dass halt auch psychologisch bla bla bla heißt. Ist eine ganz coole Idee, dass du halt so wie so ein Ratgeberbuch hast, aber als interaktiveres Ding. Ja, aber cool. Dann musst du dir mal angucken, was da teilweise für Optionen. Er sitzt zum Beispiel dann, die Person sitzt dann zum Beispiel mit zwei Mädels irgendwo in einem Club Und du hast dann die Möglichkeit zu fragen, welche von ihnen die größere Schlampe ist. So nach dem Motto, oh ja, ich würde ja gerne eine von euch besoffen machen, mit nach Hause nehmen. Da würde ich ja schon gern wissen, wer schläfst du mehr mit mehr Männern oder sie? Ja, ich denke sie hier, ne? Und so. Also das ist teilweise schon so übertrieben und aufgesetzt. Ja, weiß ich nicht, ob das wirklich ernst zu nehmen ist. So, aber jetzt mal die ernstere Frage ist, Weltraumaffen Let's Play Channel, wann? Ja, die Kapitelauswahl für das Spiel ist so: Kapitel 1, Frau auf der Straße. Kapitel 2, zwei Frauen in einer Bar. Kapitel 3, Club / Tanzfläche. Kapitel 4, Frau im Café. So, Frauen in verschiedenen sozialen so Umgebungen und wie man mit ihnen umgehen kann. Das Videospiel. Ich glaube, das ist vor allem halt auch so ein Spiel, was auf diese Let's Play-Geschichten auch geiert. Es gibt ja schon jetzt seit längerem diese Spiele, die eigentlich nur rauskommen, damit Let's Player sie spielen und Leute sie kaufen, weil die Let's Player sie gespielt haben. Und ich denke, in die Richtung schießt auch dieses Spiel her. Ja, ja, auch die Mechanik davon, dass das schon so wirklich gefilmte Szenen sind, die dann gezeigt werden. Das erinnert mich irgendwie an diese Spiele aus der voll vergessenen Ära von Computerspielen, wo dann so Live-Action-Teile eingebaut wurden in Videospiele, aber das ganze Ding ist eigentlich einfach nur ein Skript und du wählst aus, was sie sagen sollen. Also, es ist nicht viel anders als Depression Quest, ja. Ja, genau. Auch wenn das halt Zoe Quinn sich nicht hingesetzt hat und deine Sachen bewertet hat. Tja, sehr gut. Da wusstet ihr sehr gut Bescheid. Das hat mich gefreut. Du sagst so sehr gut, ich schaue so hin, da steht nach Massacre in Florida. Du bist jetzt derjenige, der uns bewertet hier, oder wie? Sehr gut. Ja, ja. Ach, der Trump. Einerseits mag ich ihn für sein diplomatisches Handeln, wenn es um Nordkorea geht. So scheinbar könnten die da wirklich so darüber reden, ja, dass da. Keine Ahnung. Ich glaube, so da so, wird aber das war mit Obama und so auch schon so, dass es da irgendwie hieß, so von wegen, jetzt wird sich alles ändern und so. Nee, das Ding ist halt, da ist ein Treffen angesetzt, soweit ich weiß. Ja. Und Trump wird halt der Erste sein, der da wirklich mit dem Leader mal zusammenkommt. Nein, das ist doch noch gar nicht durch. Es gibt doch jetzt auch schon, jetzt stellen sie Bedingungen und so, das wird wie immer. Ja gut, okay, dann schauen wir mal, okay. Ja, tut mir leid, ich kann noch mal irgendwie mal optimistisch und naiv sein, okay. Also wie bei allen Sachen Trump ist jegliche Berichterstattung über den mit sehr großer Vorsicht zu genießen. Allerdings stimmt das hier, was hier passiert, also was hier dargestellt wird, stimmt tatsächlich mal, jetzt nicht in allen Details, aber dass der Trump halt sowas gesagt hat von wegen so, ja, hier Videospiele machen Kinder aggressiv, ist gefährlich, bla. Sowas hat er schon gesagt. Allerdings setzt sich der Trump ja jetzt nicht in die Kommission und macht da irgendeinen Plan, sondern der kriegt irgendeinen Plan von seinen Untergebenen vorgelegt und da sagt er, ja, mach das. Make America great again. Ich vertraue dir, mach das mal. Ja, der hat halt Treffen. Der Typ, den er dafür vorgesehen hat, das zu machen, der ist mir persönlich relativ sympathisch, mir ist der Name leider entfallen. Allerdings die Theorie, die der vertritt, ist folgendermaßen. Aber man muss vorsichtig sein, weil es hört sich am Anfang nicht so gut an, nimmt aber eine gute Wendung. So. Also, er vertritt die Meinung, ja, Studien haben nachgewiesen, dass Computerspiele einen Effekt haben auf jugendliche Kinder und Erwachsene, dass die halt eine geringere Hemmschwelle haben zu töten, dass sie bestimmte taktische Sachen leichter machen können. Es ist eben ein Simulator, wie jeder andere Simulator ist. Wenn man in einem Flugzeugsimulator ist, kann man hinterher vielleicht ein normales Flugzeug nicht normal fliegen, aber man weiß theoretisch, wie es geht. Es hat diese simulierende Funktion und das ist nachgewiesen. Aber es ist eben nicht schlimmer, als wenn du beispielsweise in der Polizei oder im Militär ausgebildet wirst. Da lernst du ja theoretisch auch die Reflexe und die Angst zu vergessen und das Schießen und das Töten und das wird dir da ja auch abtrainiert. Aber das heißt ja nicht, dass du, nur weil du dieses Training hast, eine Gefahr für die Gesellschaft bist. Also der vertritt die Ansicht, ja, es kann sein, dass man diese Ausbildungsreflexe bekommt und die Hemmschwelle sinkt, aber das ist ja in anderen Gebieten auch der Fall, deswegen Peng. Also, auch wenn jetzt hier groß getönt wird, der Typ, der da später für verantwortlich sein wird, nochmal, der Name ist mir leider entfallen, der vertritt diese Ansicht und die finde ich einigermaßen vernünftig. Was ist denn eure Meinung dazu? Ja, also irgendwie, ich weiß nicht, Chris, was sagst du dazu? Ich will eigentlich nur in Ruhe meine Videospiele spielen. Ach so. Also genau, ich denke, darauf wird es hinauslaufen, weil die Videospielbranche ist größer als Hollywood mittlerweile, glaube ich sogar. Da wird der Trump nicht sagen, dass ja, er gekillt. Aber über, ja, das wird gekillt, sicherlich nicht. Aber ich meine, über Filme wird sich ja auch ständig aufgeregt. Und ja, es ist halt eben Humbug so. Es ist Ablenkerei, irgendwie Sündenbock-Kram. Ist genau das Gleiche, was in Deutschland auch passiert. Ich bin auch mal gespannt, was aus dieser Computerspielförderung wird, die in dem Koalitionsvertrag festgehalten wurde, jetzt, wo wir die große Koalition ja wieder bekommen. Ne? Also für mich klingt diese Position halt echt so nach, ja, keine Ahnung, eine weitere Kerbe in der ewig langen Liste von Videospiele sind das Werk des Teufels, Videospiele sind das Werk des Terrors, Videospiele sind das Werk der Sexisten, Videospiele sind das Werk der Mörder und so weiter. Weißt Bescheid, ne? Ich rechne ja, damit. Der steht halt nicht darüber, sich dieser Rhetorik auch zu bedienen, wenn er da irgendwo ein paar Punkte mitbekommt. Aber auf Fachebene kümmert er sich nicht selber drum, sondern ja, das habe ich ja gerade gesagt. Deswegen habe ich da, denke ich mal, da wird nichts passieren. Da wird nur mal auf Deutschland zurückzukommen. Also ich rechne auf jeden Fall damit, dass diese ganze Förderung von Computerspielen einen sehr stark ideologischen Einschlag haben wird. Also und auch jetzt, dass jetzt davon geredet wird, dass wir E-Sport zu einem richtigen Sport machen. Ich habe ja immer nicht verstanden, was das genau eigentlich bedeutet, aber es bezieht sich dann wohl darauf, dass halt man halt keinen Verein gründen kann mit Gemeinnützigkeit, der halt das Ziel hat, irgendwie E-Sports zu machen, angeblich. Und also auch da bin ich mir ziemlich sicher, dass es da alle Nase lang dann irgendwie heißen wird, so von wegen, ja, aber das ist ja alles nicht weiblich genug und so weiter und so fort. Also vielleicht lese ich da jetzt auch zu viel rein, aber das könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Also die Diskussion und die Kritik sollte nicht an den Videospielen sein, sondern daran, dass die Eltern nicht genau überwachen oder nicht überwachen können, was ihre Kinder überhaupt in ihrer Freizeit machen, okay? Was heißt denn nicht überwachen können? Die sind einfach zu faul und zu... Ja, das meine ich ja, dass sie es entweder nicht machen wollen oder nicht machen können. Und das ist genau das Problem. Aber da müsste man ja mit dem Finger auf sich selbst zeigen und zu zeigen, hier, guck mal, die sind das Problem, ja? Das ist was ganz anderes, ne? So, nee, du, nee. Ach. Keine Ahnung. Die Position finde ich gut, weil sie so eine Linie zieht und sagt, okay, ich werde da jetzt aber nicht irgendwie total ausarten, aber schon ein bisschen ausarten, weißt du? Und das ist schon irgendwie schon für mich halt zu viel, weil Studien haben genauso gut nachgewiesen, dass eben kein Schaden und keine Korrelation zwischen Gewaltbereitschaft und Videospielen herrscht, sogar eher das Gegenteil so. So, dass du eben räumliches Denken auch entwickelst, indem du dir eine Karte einprägst von einem Shooter wie Doom, ja. So, es sind halt einfach so Sachen, die du simulierst und rausziehst für dich, aber wo du es verwendest, ist was ganz anderes. Naja, Linux im Elektronikgeräten, Streit über Lizenzbedingungen geht in nächste Instanz. Genau, das fand ich mal ganz interessant, also ich weiß das ja schon ein bisschen länger, weil ich ja auch Linux schon seit ein paar Jahren benutze. Übrigens hier auch jetzt gerade, also unsere Weltraumaffen-Sendung wird ja auch produziert auf einem Linux-Rechner. Bin ich auch ziemlicher Fan von. Aber es hat auf jeden Fall so ein bisschen Tücken für die Leute, die das einsetzen wollen im kommerziellen Bereich, weil die Lizenz von der Software halt vorsieht, dass wenn man die Software anpasst, dass man die Änderungen dann nicht für sich behalten darf, sondern die Änderungen muss man dann halt wieder teilen. Weil ja Linux von verschiedenen Leuten weiterentwickelt wird und die größten Entwickler sind eigentlich große Firmen, Konzerne, sowas wie Apple ist da zum Beispiel mit drin, Motorola hat ganz lange für die eigenen Handys halt eben an dem Betriebssystem rumentwickelt und mittlerweile ist sogar Microsoft damit eingestiegen, die arbeiten da jetzt auch an Linux dran, wo sie früher halt eben dagegen gearbeitet haben und ja, also hier hat einer der Entwickler von Linux halt versucht, so eine deutsche Firma zu verklagen, die so Satellitenreceiver herstellt und die haben halt eben auf ihrem Satellitenreceiver einen Linux laufen gehabt, was sie angepasst haben, ohne den Quellcode zu veröffentlichen. Die haben das mittlerweile auch nachgezogen und jetzt geht es wohl dieser Firma darum, da so ein bisschen Präzedenzfall zu schaffen, dass halt eben nicht Hinz und Kunz irgendwie ankommen kann und irgendwelche Leute verklagen wegen diesem Lizenz, weil ja quasi der einzige Mensch, der eigentlich die Lizenz sozusagen festlegen darf, ist ja der sich das ausgedacht hat, also der Linus Torvalds. der ursprüngliche Entwickler. Und da können jetzt nicht irgendwelche anderen Leute ankommen und da irgendwelche Firmen verklagen wegen dieser Lizenz. Also kein Richter, da kein Henker im Endeffekt. Na, also wenn. Ja, aber der Typ, der jetzt hier die Firma verklagt hat, hat doch wohl auch schon so einen Ruf, dass er schon mehrere Firmen verklagt hat und sich dadurch auch irgendwie durchaus die ein oder andere Mark verdient hat. Also ja, und deswegen soll das jetzt halt eben auch durchgezogen werden. Also die Firma ist jetzt auch nicht daran interessiert, dass das eingestellt wird oder so, sondern die will das jetzt quasi geklärt haben, dass das halt. Aber jetzt, wenn als Laie ist doch so, dass das macOS auch auf einem Linux aufsetzt. Nee, das ist halt auch ein Unix-Derivat, aber das setzt jetzt nicht auf dem Linux auf. Obwohl halt eben Apple auch viele Entwicklungen halt eben an den Linux-Kern auch zurückgegeben hat. Aber ja, also das baut jetzt nicht auf Linux auf, sondern Linux und Apple bauen beide auf Unix auf. Und Unix gibt es ja auch immer noch und das ist ja auch nicht offen. Das ist ja ein geschlossenes System. Ja. Aber kann ich auf jeden Fall jedem nahelegen, sich mal in Linux zu installieren. Das gibt es auch auf CD, also dass es von der CD bootet oder auf dem USB-Stick, dass man es einfach mal ausprobieren kann. Ja, Spiele spielen ist zwar nicht so gut möglich, obwohl das ja auch immer mehr kommt. Und dadurch, dass jetzt Microsoft da auch involviert ist, gibt es sicherlich bald auch immer mehr Software, die auf beiden Systemen laufen wird. Also dass die Linux-Software auf Windows läuft, das wurde seit Windows 10 schon gegeben. Ich habe das noch nicht ausprobiert, weil ich habe hier kein Windows. Ja, aber prinzipiell hat das schon viele, viele Vorteile auch. Also es ist natürlich nicht ganz einfach, aber auch gerade die Leute, die sich für Programmierung interessieren, für Webserver und so, da wird ja ganz, ist ja eigentlich Linux die Hauptplattform. Lohnt sich das auf jeden Fall, das mal auszuprobieren, auch auf dem Desktop. Ja, und der Einstieg in Linux, den ich auch nur empfehlen kann an jeden, für den es praktikabel ist, der ist mit gewissen Hürden verbunden, dass man ab und zu mal so ein paar Zeilen Text eintippen muss. Aber ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, weil da bekommt man halt wieder so eine ganz andere Beziehung zum Computer. Nicht nur dieses faule Rumgeklicke, sondern man versteht auch so ein bisschen, was wenn ich irgendwo hinklicke, was passiert denn da überhaupt im Hintergrund? Und allein diese Denkweise so ein bisschen sich anzueignen, wie der Computer so funktioniert im Inneren, alleine das ist eine schöne Erkenntnis, die jeden mal dazu animieren sollte, zumindest es auszuprobieren für eine gewisse Zeit. Ja, man kann auf pendrivelinux.com gehen, da kann man sich Sachen direkt runterladen. Es gibt auch ganz viele andere Seiten, ich will hier keine Werbung machen. Kann man sich auf einen USB-Stick packen, einfach Computer ausschalten, wieder anschalten, das Linux startet direkt und da kann man es sofort ausprobieren. Genau, ist zum Beispiel auch ganz gut, wenn ihr euch irgendwie ein Virus gefangen habt oder so, dann könnt ihr mit einem Linux auf einem USB-Stick halt euren Computer starten, ohne dass halt eben das Windows angeht. Und dann könnt ihr nochmal eure Festplatte da einbinden und eventuell nochmal ein paar Daten retten, bevor ihr den platt machen müsst oder so. Das hat auch schon vielen Leuten ziemlich viel geholfen. Also kann man auf jeden Fall empfehlen. Sollte man sich im Hinterkopf behalten. Der Weltraumaffen-Stream wird präsentiert von Hirschquelle und Linus Torvalds. Der Hacker. Sehr reißerische Headline. Und tatsächlich, es ist wieder ein Interview, wieder vom Deutschlandfunk. Ich habe es ja schon erwähnt. Das war sehr gut diese Woche, die Ausbeute. Im Endeffekt ist der Herr Sandro Geiken, der ist ein Experte für, ja, ich sag jetzt mal Cyber Security, obwohl der Begriff ja sehr vergiftet ist. Aber der ist einer, von dem ich auf jeden Fall Fachkompetenz unterstelle. Und zumindest in seiner Mediendarstellung fand ich dieses Interview auch wirklich fantastisch, weil er nicht die üblichen Talking Points abgegabelt hat, die der Journalist dem halt aber auch immer versucht hat unterzuschieben. Beispielsweise Potenzial äquivalent zu einem Atomkrieg, das ist auch resultiert aus einer Frage, die der Journalist dem gestellt hat. Das ist halt ein So, ne, das hat er sich nicht selber ausgedacht. Der Journalist hat ihm das so ein bisschen untergemogelt, sage ich mal. Generell, was er sagt, ist, er äußert sich halt zu allgemeinen Hackerangriffen. Es gab ja einen Hackerangriff auf die Bundesregierung jetzt vor ein paar Tagen, die durch die Nachrichten ging. Da geht es hier nicht konkret drum. Zwei Worte dazu. Da wurde über die Lernplattform Ilias quasi auf die anderen Systeme zugegriffen. Und ich denke mal, jeder, der irgendwo am Arbeitsplatz einen Computer benutzt, wo irgendwelche Lernsoftware oder andere Sachen drauf ist, der weiß, das sind halt alles irgendwelche komischen Software-Sachen, die wer weiß, wann installiert wurden. Und in der Regierung haben die wahrscheinlich einfach 100 solche Programme standardmäßig auf jedem Rechner installiert. Und da gibt es halt sehr viele Einfallstore, wenn man halt weiß, wo die Schwachstellen sind. So, das sagt er hier in dem Interview auch. Ich weiß aber nicht konkret auf den Fall bezogen. Allgemein sagt er auch noch eine Sache, die ich noch mal herausstellen wollte, und zwar, dass die Attributierung heißt, wer hat was gehackt, unmöglich ist. Nicht schwierig, nicht seltsam, sondern es ist einfach unmöglich. Aus verschiedenen Gründen, aber im Endeffekt, wenn jemand sagt, ja, wir wissen, dass Person XY uns gehackt hat, ob jetzt gesagt wird, wir wissen, es war ein Mexikaner oder wir wissen, es war ein Russe, wenn man nicht ein Video hat von dem Typen, während er an der Tastatur sitzt und das aufnimmt, kann man das nicht sagen, weil es einfach technisch nicht nachvollziehbar ist, Punkt. So, und ja, das finde ich sehr gut, dass der das hier nochmal dargestellt hat, weil der ist an der Hochschule für HWR in Berlin, wofür auch immer die Abkürzung steht, und ist wohl auch ein Berater bei der NATO und hat da wohl auch so ein bisschen Einfluss auf die Strategien. Also normalerweise hört man ja auch immer, also im Endeffekt sagt er auch, er deutet an, dass Leute, die immer wieder mit Russland kommen, das deswegen machen, weil sie Sachen verkaufen wollen. So. Also ich kann das jedem nochmal empfehlen, und also ich war auch sehr überrascht, was der da alles gesagt hat in dem Interview. Ein Punkt, der mir auch neu war, aber der natürlich sehr logisch ist, wo ich einfach nicht dran gedacht habe, ist diese Russland-Sache, diese Ausrede, die funktioniert in allen Geschäftszweigen sehr gut, außer bei der Versicherungsbranche, weil die Versicherungsbranche ja mit den echten Ausfällen konfrontiert ist. Die müssen ja im Endeffekt den Schaden regulieren, wenn ein Schaden auftritt, und deswegen brauchen die akkuraten Informationen. Und die akkurate Information ist nicht, dass es die Russen waren oder die Chinesen oder was auch immer, sondern dass die Systeme an sich so offen und so kaputt und so unsicher sind, dass jeder es sein kann. Und da kommt es gar nicht drauf an, ob es die Russen oder wer anders war, weil es theoretisch jeder sein könnte, weil die Systeme so schwach sind. Und das ist der Knackpunkt. Also willst du mir sagen, du hast, du warst. So, das ja. War mein, also das. Ich also hast du jetzt gestanden, Price. Ja, okay, gut. Und jetzt bin ich ruhig. Ja, Hüter. Übrigens, Hirschquelle ist sehr lecker, und bei Linux wird man im Installationsvorgang bei Ubuntu schon gefragt, ob man seine Festplatte gerne verschlüsseln will, und das kann ich auch nur empfehlen. Das zieht noch nicht mal groß an der ganzen Performance. So, was die Leute aus dem Stream lernen sollen, ist so, Postmodernismus ist kacke, Unix ist toll. Genau. So. Linux. Das ist der Sinn dahinter. Ja. So, Kommunistensystem. Linux und Unix. Ja, ist ein Wappen. Gemacht von allen, so. Kostet nichts. Fahrverbote und Verbraucherrechte. Die Autofahrer wachen jetzt auf. Im Zuge der möglichen Fahrverbote hätten ausgerechnet die Käufer von Dieselautos mit Betrugssoftware Glück im Unglück, sagt der Rechtsberater Jan-Eike Andresen im DLF. Sie könnten nämlich ihren PKW beim Hersteller eintauschen und sie bekommen ihr Geld zurück. Okay. Hm. Okay. Kriegst Geld zurück. Ist gut. Ja, das habe ich auch eingereicht. Ich wollte eigentlich was anderes einreichen, fällt mir gerade auf. Aber ganz konkret geht es um den Dieselskandal. Und das ist auch ein kleiner Verbraucherhinweis an alle Zuhörer. Und zwar ist die konkrete Lage jetzt so, wenn ihr ein Automobil besitzt, das von diesem Dieselskandal betroffen ist, dann habt ihr volles Rückgaberecht. Das heißt, nicht Umtausch, nicht Reparatur, nicht irgendwas, sondern ihr könnt euer Auto im Endeffekt an den Händler zurückgeben. Ihr müsst das über den Anwalt regeln. Aber ihr kriegt im Endeffekt den Kaufpreis des Autos, also den Anschaffungspreis, was ihr auch tatsächlich gezahlt habt, minus eine kalkulatorische Nutzungsgebühr kriegt ihr. Und ihr müsst nichts umtauschen, es muss nichts nachjustiert werden. Dazu seid ihr alle nicht verpflichtet. Allerdings gibt es eine Frist von einem Jahr. Und die ist jetzt am Laufen. Das genaue Datum habe ich nicht im Hinterkopf. Es gibt dazu eine interessante Übersicht vom ADAC. Das werde ich nochmal in die Links schmeißen. Es ist im Endeffekt eine Auflistung von Gerichtsurteilen, wo einfach gesagt wurde, okay, das ist genau dieser Fall. Und man kann davon ausgehen, wenn man das gleiche Auto in dem Zeitraum gekauft hat, dann ist man davon betroffen und dann sollte man doch mal zum Anwalt gehen, sich das Geld zurückholen. Und hier steht das wirklich direkt untereinander, hier Fahrzeug VW Golf GTD 2.0 TDI, VW Tiguan Lounge BM 2.0 TDI, VW Amarok, bla bla bla, Audi A6, bla bla bla bla bla, alle Autos untereinander aufgelistet. Und da eine Frist läuft, die natürlich jetzt noch sehr lang geht, aber man sollte sich, ein Auto ist ja eine langfristige Idee, falls die Zuhörer ein Auto haben und das nicht schon irgendwo anders mitbekommen haben, sich mal damit befassen. Die Liste vom ADAC verlinke ich auch nochmal in den Kommentaren. Da könnt ihr einfach gucken, ist euer Auto dabei? Dann habt ihr es leichter. Könnt ihr direkt den Anwalt ein Schreiben setzen hier. Bla. Ich glaube, der ADAC hat sogar auch irgendwas auf seiner Webseite noch dazu. Der AVD und andere Automobilclubs haben bestimmt auch was. Wieder keine Werbung für irgendwen. Ja. So viel dazu. So, Thema Trump USA, Strafzölle. Da sind ja Strafzölle auf Aluminium und Stahl in Aussicht gestellt worden und weitere sind auch noch in Aussicht gestellt worden. Ja, das ist ein Aufregerthema und es ist sehr durch die Medien sehr breit getreten worden. Ich finde, es ist ein ziemliches Nullthema und hier habe ich ein Interview vom Heiner Flassbeck gefunden, den man kritisch sehen kann, aber hier hat er meiner Meinung nach mehr oder weniger das Richtige gesagt zu der Situation, dass jetzt über die USA zu reden und über Stahl und Aluminium eigentlich unwichtig ist, weil das ist nicht unbedingt unser Zielmarkt. Wir haben ganz andere Probleme in Europa, wir müssen über andere Dinge reden. Und die ganze Zeit und die ganze Fachkompetenz, die jetzt in diese Diskussion fließt, sollte lieber in die richtigen Probleme gemacht werden. Und alle Schlussfolgerungen teile ich nicht, aber ich finde, das ist ein interessanter Artikel zu lesen und es ist auch als Audio verfügbar, als Audio-Interview, finde ich in den Shownotes. Und allgemein bin ich natürlich gegen Zölle und gegen Protektionismus, aber es ist im Instrumentkasten jeder Nation und jede Nation muss darüber selber entscheiden. Und wenn da Fehler passieren, schaden die Leute sich ja selber. Und viele Leute sagen, das wäre jetzt wieder so wie letztes Jahrhundert irgendwie, dass die Amerika Isolationismus betreiben würden oder sowas. Wenn man sich anguckt, was sie in Asien und in anderen Ländern machen, also vielleicht sind die nicht mehr so freundlich gegenüber Europa wie früher, aber isolationistisch sind sie überhaupt nicht. So sehe ich das. Ja. Gefräßige Stille, oder was? Ja, das ist der zerrende Kulturmarxismus, so. Das hat nichts mit Kulturmarxismus zu tun, nicht viel. Obwohl der Flassbeck, ja, aber gut, wie gesagt. Nicht immer, aber manchmal. Ich wollte einfach nur Kulturmarxismus sagen. Nichts hat mit nichts zu tun, alles ist relativ. Ja, der Chat merkt gerade wirklich an, ja, der Flassbeck, den hätte ich nicht bringen können, wenn der Abel da war, ja, war vielleicht. Weiter geht's, weiter ins Verderben. Kulturmarxismus! Ich sag ja, ich teile nicht alle Schlussfolgerungen von ihm, aber die Analyse hier ist schon sehr zutreffend und erfrischend. So, die Gegenposition. Tja, ich greife noch mal ein Thema auf von vorhin mit den Russen und mit den Hack und so weiter und so fort. Eine der ganz großen Sachen, die ja in Amerika durch die Medien ging, war diese ganze Beeinflussung der sozialen Medien. die Recherchen sind da jetzt im Endeffekt so weit, dass es geht im Endeffekt um Marketingfirmen, die irgendwelche Dummy-Sock-Puppet-Accounts gemacht haben, die irgendwelche Katzenbilder, irgendwelche Sachen gepostet haben, um sich ein paar Follower zu machen, um dann irgendwann nach ein paar Jahren halt einfach Werbung in ihre Timeline spielen zu können, um so mehr Reichweite zu bekommen. Es ist ein alternatives Modell der Werbefinanzierung. Also das ist für einen Großteil von diesen Sachen wohl verantwortlich, die da gefleckt wurden, was irgendwie russische Trolle sein sollen. Das waren halt irgendwelche Marketingfirmen, die halt irgendwelche Accounts aufgebaut haben und halt polarisierende Sachen wie Katzenbilder oder sowas gepostet haben und dann auch mal einen Tweet über Trump oder Hillary. Ja, interessant. Bis wir zum nächsten Thema übergehen. Ja, also ich habe das ja sogar die Weltraumaffen werden ja teilweise von solchen Leuten retweetet, immer mal wieder. Ich gucke ja auf die Timeline dann auch mal und dann denke ich mir, warum hat jemand einen Stream von vor 4 Wochen retweetet? Und dann siehst du halt dann, okay, hey, I look nice, look at my bio, pictures inside. Und du denkst, ja, okay, blocken. So, hier ein Artikel, also das ist der Wikipedia-Eintrag zum sogenannten Cloud Act. Da gibt es noch nicht so viel zu, weil da hätte man zu viel zu verlinken müssen. Deswegen nehme ich das Thema jetzt einfach mal nur als Anlass, um über zwei Sachen zu reden. Das eine ist der Cloud Act. Da geht es im Endeffekt darum, dass amerikanische Firmen dazu mehr oder weniger gezwungen werden sollen, alle Daten im Inland vorzuhalten, damit die Strafverfolgungsbehörden darauf zugreifen. Wenn Facebook und Google also quasi, wenn ihr quasi bei Facebook und Google ein Konto habt, dann und eure Daten auf Servern in Europa gespeichert sind, dann müssen die auch auf Servern in Amerika gespeichert werden oder zumindest auf Servern, auf die amerikanischen Strafverfolgungsbehörden Zugriff haben. So, deswegen betrifft uns das auch hier. So, das ist anders, als es bisher war. Das hängt zusammen mit einem anderen Bill, der jetzt vorgeschlagen wird, also ein Gesetzesvorschlag, HR irgendwas, Nummer habe ich jetzt vergessen. Da geht es ganz konkret, der sogenannte Backpage Act. Da geht es darum, in Amerika gibt es eine Webseite, die nennt sich Backpage. Um es kurz zu sagen, da kann man sich quasi Prostituierte nach Hause bestellen oder sich Prostituierte aufsuchen. Das ist sowas wie Craigslist, nur ein bisschen professioneller und halt für Professionelle. So. Und da geht es halt um Menschenhandel und Prostitution und illegale Sachen. Und deswegen wurde diese Webseite mehrfach halt herangezogen. So, ja, hier auf eurer Webseite wird Illegales gepostet. Ihr müsst dafür haften. Allerdings gibt es seit Bill Clinton ja in Amerika ein Gesetz, dass quasi die Webseiten nicht dafür haften, was auf ihnen dargestellt wird. Ja, wenn ihr bei Twitter irgendwas postet und das verstößt gegen ein Gesetz, dann haftet Twitter nicht dafür. Außer natürlich nach dem NetzDG jetzt, aber das ist ein anderes Thema. Aber in Amerika generell haftet das Unternehmen nicht dafür. Und dieser Backpage Act soll das jetzt verändern. Mit dieser Begründung halt Menschenhandel, bla bla bla bla bla. Und die ganzen Unternehmen, unter anderem Microsoft, haben halt mit dieser obskuren Backpage-Seite dagegen geklagt. Allerdings sieht es wohl aus, dass es keine Aussicht haben wird und es werden sich halt dann wohl jetzt vielleicht diese zwei konkreten Sachen ändern. Erstmal, dass alle Daten der amerikanischen Firmen in Amerika sein werden und dass die Unternehmen dann auch in Amerika dafür haftbar sein werden, was gepostet wird. Wie gesagt, NetzDG in Klammern und was in Amerika passiert, hat natürlich Auswirkungen auf uns alle, weil wir alle amerikanische Plattformen benutzen, so wie dieses schöne YouTube, auf dem wir gerade sind. Ja, das war es eigentlich schon. Doomsday News eigentlich nur. Ich habe gerade... Da gibt es keinen nennenswerten Aktivismus dagegen oder so. Auch die typischen Electronic Frontier Foundation haben irgendwie andere Themen. Auch wichtige Themen, aber das haben sie irgendwie nicht so offen. War da leider. Ich habe hier gerade ein angebliches Zitat, ich kann es nicht prüfen, von der Franziska, der zukünftigen Familienministerin gelesen, die da angeblich gesagt haben soll, wir brauchen eine Kindergartenpflicht ab dem 3. Lebensjahr und wenn möglich auch davor. Was? Davor? Ja, super. Ist doch wirklich der Hammer. Die Kinder müssen in die Hand des Staates. Die Älteren sind nicht in der Lage, die nötige geistige und moralische Reife herzustellen. Aber der Staat, weißt du? Smells like Nazi. Aber der Staat. Einfach, ja, bring deinem dreijährigen Kind bei, dass Bürokratie eigentlich schon voll toll ist. Umso mehr du davon hast, desto besser, weil das ist der große Bruder und der sieht dich überall, wo Guten du bist. Guten Tag, ich rufe von Ihrem Kindergarten an. Ihr Sohn ist in die Transgruppe eingeordnet worden. Wir schicken ihn die Hormone morgen vorbei. Aber mein Sohn ist doch gar nicht in der Transgruppe. Der ist doch in der jungen Gruppe. Also nein, ist egal. Ups, Entschuldigung. Piep. Wenn Sie nochmal sowas sagen, wird Ihnen die Erziehungsberechtigung. Dann kommen Sie in die Transgruppe. Ja, okay. So, in der Kleinkindergruppe haben sich Nord- und Südkorea jetzt auch geeinigt. Nach dem ganzen Hin und Her. Ne, wo alle ja gesagt haben, oh, jetzt wird's ganz gut, oh, jetzt wird's ganz schlecht, oh, jetzt wird's ganz gut in Olympia, oh, jetzt ist es so schlecht, wie es noch nie war. Jetzt ist es wieder so gut, wie es noch nie war. Allerdings gibt's jetzt auch konkrete Gespräche zwischen Nord- und Südkorea. Tatsächlich hat Kim Jong-un auch gesagt, hey, ich habe jetzt mein Ziel erreicht. Mein Ziel war nukleare Abschreckung, um respektiert zu werden als Verhandlungspartner im Ausland. Meiner Meinung nach habe ich dieses Ziel jetzt erreicht. Das heißt, ich sehe auch nicht unbedingt einen großen Nachteil, das jetzt als Verhandlungsposition aufzugeben, dass ich mehr Waffen baue. Und mit diesem Vorschlag im Marschgepäck trifft er sich jetzt mit Südkorea. Und ich finde das toll. Aber das hatten wir doch alle schon. Das ist doch nur der alte Wein in neuen Schläuchen. Es ist eben ein großer qualitativer Unterschied, dass er selber gesagt hat, ich bin der Meinung, ich habe das Ziel erreicht und deswegen ist es für mich kein Verlust, wenn ich das jetzt bei der Verhandlung aufgebe. Das ist neu. Mhm. Weißt du, das ist der Punkt. Ja, und deswegen glaube ich, dass da jetzt wirklich, also hier, natürlich, ich habe es ja vorhin gesagt, es ist alles super, ist alles schlecht, ist alles super, alles schlecht, das ist der typische Rhythmus, aber so weit war es bis jetzt noch nicht und ja, also ich habe da sehr große Hoffnung. Der Artikel auch wieder vom Deutschlandradio, ist langweilig, Mono-Quelle, so ein bisschen, aber ist halt heute so. Sich anhören ist ein interessantes Interview mit jemandem, der nicht sehr oft in den Medien vorkommt, jemand, der tatsächlich auch oft in Nordkorea ist. Die meisten Leute, die über Nordkorea reden, sind ja nicht sehr oft in Nordkorea. Und das ist einer, der auch wirklich Ahnung hat, würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Auch politisch gefärbt. Aber hört es euch an. Es sind 5 Minuten, die sich lohnen. Mehr muss man eigentlich auch nicht wissen über Nordkorea. Wird auch alles noch Jahre dauern, natürlich. So, wo wir bei Nordkorea und Südkorea waren, vielleicht wird es ja demokratischer da. Das kann man ja nur hoffen. Ne? In Spanien geht es besonders demokratisch zu, vor allem in Katalonien. Nachdem der erste Präsident nicht gewählt werden durfte, weil er verhaftet werden würde, wenn er eingereist wäre, darf jetzt der andere auch nicht gewählt werden, weil der halt vor Gericht angeklagt wurde. Nicht verurteilt, sondern angeklagt. Der Prozess kommt auch erst noch. Der ist nur angeklagt. Und deswegen sagt ein anderes spanisches Gericht jetzt, ja, du bist angeklagt und deswegen darfst du dich jetzt nicht zum Präsidenten wählen lassen. Wobei es vorher, also, oder nicht ins Parlament und deswegen nicht ins Präsidentenamt, irgendwie so. Ja, und es gab wohl Fälle vorher, wo es andere Leute gab, die in einem Gerichtsverfahren standen und die trotzdem ins Parlament durften. Deswegen wird das halt als arbiträr angesehen. Und wenn man sich anguckt, was so in Katalonien passiert ist, die letzte Zeit, ich weiß ja nicht, wer das so auf dem Schirm hat, wir hatten es ja schon mal in einem vorigen Stream. Ja, so geht es gerade in Katalonien zu. Schöne demokratische Verhältnisse sind das. Ja. Und der Europäische Menschengerichtshof wird jetzt angehört und muss darüber entscheiden. Und Montag, also morgen, mal gucken, was passiert. So, Mugabe. Mugabe ist ja, denke ich mal, ein Begriff. Ich denke mal, wird mit Diktator gleichgesetzt. Und einer der alten Namen aus Afrika, der ist ja auch schon sehr lange an der Macht gewesen. Aber jetzt ist er mittlerweile wirklich weg vom Fenster. Er ist ersetzt worden. Es gibt eine Jugendbewegung, die den auch wirklich ersetzt hat. Und es gibt einen Nachfolger. Und ja, ich fand das einfach nur bemerkenswert, weil es ist halt eine weitere Person der Geschichte. Ich meine, Mugabe, ne, ist eine Person, die ja die Weltgeschichte über Jahrzehnte begleitet hat. nicht sehr positiv, aber immerhin. Von dem wird man jetzt nicht mehr so viel hören. Der hat sich jetzt auf so ein Anwesen zurückgezogen, beziehungsweise ist nach Südafrika jetzt erstmal gereist. Und ob der überhaupt nochmal in das Land zurückkehrt, ist auch nicht so klar. Vielleicht. Aber er ist halt auch so ein bisschen in Ungnade gefallen, wird auch nicht mehr als Genosse bezeichnet. Also ist nicht mehr der Genosse der Regierung. Und ja, Robert Mugabe, ob es jetzt nach ihm besser wird, wer weiß es so genau. Aber eine Person der Geschichte hat ihr letztes Kapitel gehabt. Oder wer weiß, vielleicht kommt er nochmal wieder aus dem Exil. Ja, aber der ist da auch schon über 90, glaube ich. Also deswegen wahrscheinlich eher nicht. Ja. Die können auch einen Reboot machen, so wo Mugabe dann als Weißer zurückkommt. Mugabe 2. Mugabe 2, The Electric Boogaloo. Mugabe, Zugabe. Okay, jetzt langsam wird's albern hier, okay? Dafür stehe ich nicht mit meinem Namen. Dieses Thema hatte ich schon mal einmal angesprochen. Hier geht es im Endeffekt um den Renaissance-Damm, das äthiopische, also das ist im Endeffekt das Projekt, mit dem der Staat Äthiopien versucht, eine wirtschaftliche Basis für sich zu schaffen und nicht zu so etwas zu werden wie Somalia, weil da sind die Dinge gerade zwar wirtschaftlich sehr gut, aber gesellschaftlich am Kippen. Auf der anderen Seite hast du die Ägypter, die aus dem Nil sehr viel Wasser bekommen. Und wenn dieser Damm fertiggestellt wird, ist das zwar super für Äthiopien, infrastrukturmäßig, aber es ist schlecht für Ägypten, weil denen dann wahrscheinlich ein Drittel des Brauchwassers fehlt. Also würdest du sagen, die würden Ägypten damit verdammen? Also der Fakt ist der, dass das schon sehr lange bekannt ist. Allerdings sowohl in Äthiopien als in Ägypten sind die Verhältnisse ja etwas durcheinander, sage ich einfach mal. Vorsichtig. Ja, in Ägypten sind die doch schon durchaus besser, glaube ich, als in Äthiopien. Aber ich weiß nicht, also eine Militärdiktatur, wie man sie ja nennen kann, in Ägypten ist auch nicht einfach zu forcieren und sehr viele Sachen, die da halt in eine normale Bevölkerungsentwicklung gesteckt werden würden von einer Regierung, werden vielleicht vernachlässigt zugunsten von Militärisch. Ja, aber das geht ja, also Ägypten ist ja schon immer eine militaristisch zentrierte Geschichte gewesen. Also ja. auch unter Mubarak oder vorher Sadat war ja das Militär schon immer extrem einflussreich. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass das auch zu militärischen Konflikten führt. Also dass die Ägypter vielleicht einfach mal hinfliegen und ein Loch in den Damm machen oder sowas. Also genau. Dieser Artikel ist vom 2. Oktober 2017, also ein paar Monate alt. Und der redet halt, im Endeffekt beschreibt er das, was ich gerade beschrieben habe. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass der Damm fertig ist. Noch nicht in Betrieb genommen, aber fertig. Und jetzt, das ist halt im Endeffekt wie dieses Meme, was man kennt, der Typ, der vor zwei Knöpfen steht und ich weiß, welchen drücken soll. Soll ich den Damm einschalten und was passiert dann mit Ägypten? Oder soll ich den Damm nicht einschalten, was passiert dann mit meiner Bevölkerung? Das ist quasi die Situation, der Äthiopien gerade ist. Also in Wakanda wäre das nie passiert. Ja. Wakanda hätte da ganz klar die Regelung, keinen reinzulassen. Und scheiß auf die anderen. Wasser ist kostbar und ein bisschen Nachrichten aus Afrika, noch ist da nichts passiert, aber wie soll man diese Situation lösen? Weil da gibt es keine guten Lösungen. Weil Fakten sind geschaffen. Ja, das ist ja hier gerade irgendwie wie so eine Price-Combo hier. Was hast du jetzt hier rausgepickt? Chinesische Händler umgehen Umsatzsteuer. Wie ja, das ist eine Thematik. Das habe ich im Endeffekt eingereicht, nicht nur, weil es ein guter Hintergrundartikel ist, sondern auch, wir hatten letzte Woche das Thema Plattformkapitalismus, wo es im Endeffekt darum geht, dass halt Unternehmen sich an bestimmte Plattformen bilden und nicht mehr eigenständig arbeiten, sondern von denen abhängig sind. Amazon beispielsweise. Und hier geht es darum, dass halt Unternehmen genau diese Effekte ausnutzen, um im Endeffekt Umsatzsteuer zu umgehen. Ja, da gibt es legale Wege, wie, ohne jetzt was Falsches sagen zu wollen, wenn man was im England im Lager hat und das als Firma aus China, aus England nach Deutschland verschickt, ist es wohl umsatzsteuerfrei. Aber wenn es in Deutschland im Lager ist, dann muss man Umsatzsteuer bezahlen. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Ist jetzt nur ein Beispiel, vielleicht ist es ganz anders, aber es gibt halt sehr komplizierte Regeln und es gibt halt Händler, die das sehr geschickt ausnutzen. Und ich meine, jeder kennt das, wenn wir was bei eBay, Amazon bestellen. Wenn das in so einer silbernen Folie ankommt, ohne Paketschein und alles, wisst ihr Bescheid. Ne? Deutsche Umsatzsteuernummer muss immer dabei stehen, theoretisch. Wenn nicht, dann ja. Aber was bedeutet es denn, wenn man die Umsatzsteuer umgeht? Nun, es bedeutet im Endeffekt, dass du, also die, einerseits hast du halt nicht die Möglichkeit, du hast ja sowieso generell nicht die Möglichkeit, bestimmte Produkte hier zu vertreiben, weil die einfach nicht hierher gestellt werden. Es wird ja das meiste in China hergestellt. Ja, deswegen haben das Problem tatsächlich eher die chinesischen Händler. Die deutschen Händler haben eher das Problem, dass sie halt nur Spezialwaren anbieten können. Also, okay. Es geht im Endeffekt darum, dass dem Staat sehr viel, es geht darum, dass dem Staat sehr viel Geld durch die Lappen gehen würde und deutsche Händler, die halt Waren aus China importieren und hier verkaufen, die werden dadurch auch geschädigt. Okay. Und es wird halt immer mehr. Wir kennen das alle aus unserem täglichen Leben, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und wir denken uns nichts dabei, aber es hat halt einen extrem negativen Einfluss auf alles. Ja, und Amazon selber bezahlt ja sowieso kaum Steuern durch ihre Steuersparmodelle. Und ja, die Kleinhändler, die auf der Amazon-Plattform surfen, die haben jetzt halt auch Wege gefunden, die Steuer zu umgehen. Außer die Kleinstunternehmer, die können es natürlich nicht machen. Hm. Okay. Okay, gut, danke. Also Allgemeinwissen. Das ist ganz genau. Okay. Das ganz Thema, weil das ganz kurz, weil das ein großes Thema war in den Nachrichten mit Russland, neue Raketen, bla bla bla bla bla. Auch wieder Deutschlandfunk. Also ich hoffe, das ist jetzt auch der letzte. Aber auch gut, ein Interview mit einem DLF-Typen, der technisch sehr gut die Sachen beschreibt. Im Endeffekt geht es darum, Hyperschallwaffen sind nichts Neues, gibt es schon länger, alle Regierungen haben die, es gibt Black Projects, also Sachen, die nicht veröffentlicht werden. Das, was veröffentlicht wird, steht ein paar Jahre vor der Serienfertigung, also 5 oder 10 Jahre, aber es gibt ganz viele andere Sachen, die halt nicht unbedingt in Serie gefertigt werden können, aber natürlich in kleinen Stückzahlen einsatzfähig sind. Und generell diese ganze Sache mit den Hyperschallwaffen, die da mit Putin, was in der Tagesschau war. Also ich habe mich da wirklich geschämt über diese Berichterstattung. Naja, einfach nur Feindbild und bla, als ob, also ich meine, Russland hat gute Technologie, aber ich meine, technisch gesehen sind alle Länder sehr weit voraus. Und als Russland, ja, Russland hat, ja, hat die gewissen Sachen, aber dass Amerika sowas beispielsweise nicht hätte. Ich hatte ja letztes Mal schon erwähnt, die X-52B oder X-51B, ja, ja. Die ist schon 10 Jahre, 15 Jahre alt. Und das ist genau das Gleiche, ein Hyperschallgleiter. Genau das, also ein, ja, genau das, was jetzt den Russen vorgeworfen wird, vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren. Ach ja, ach ja. Oh, und hier eine sehr beunruhigende Wissenschaftsmeldung. Es ist schon fast eine Aluhutmeldung, wenn es nicht wissenschaftlich wäre. Und zwar geht es hier darum, die Erde hat ja ein Magnetfeld und rein theoretisch könnte es sein, dass das Magnetfeld sich verändern könnte. Dass es sich umpolen könnte oder dass es sich halt auflösen könnte, dass es sich diffundieren könnte und dann wieder so zusammensetzt, wie es jetzt ist. Und da gibt es halt verschiedene Einflüsse auf dieses Magnetfeld und da gibt es wohl in Südafrika eine Anomalie, die kann man nicht anders beschreiben, das hört sich an wie bei Star Trek, oh, eine Space, eine Anomalie, eine Raumanomalie, aber da gibt es tatsächlich eine Raumanomalie, das im Magnetfeld und aufgrund dessen könnte es sein, dass das Magnetfeld halt beeinflusst wird. Tatsächlich. Und ja, ich habe das jetzt auch nicht aus irgendeiner Aluhutquelle oder so, sondern das ist wirklich das, was hier verlinkt ist, ist das Paper. Es gibt halt ein Abstract, da wird das in Tech-Lingo, aber es gibt halt auch so eine Zusammenfassung, die relativ in simpler Sprache gehalten ist. Finde ich super interessant, weil einfach nur what the fuck Science. Magnetfeld braucht man eigentlich nicht, das ist überbewertet. Tja. Also wie gesagt, normalerweise wäre das so das absolute Aluhut-Thema, aber anscheinend gibt es da irgendein Problem. Irgendwas. Was genau, kann ich nicht einschätzen, aber ja. Okay. Fand ich sehr interessant. Gut, gut, gut. Ja, und das ist eine süße Meldung. Und zwar, es gibt die Adelie-Pinguine. Das sind ganz süße Pinguine. Ne, sehen ein bisschen fragiler aus als so der Standard-Pinguin, den man im Kopf hat. Also sehen richtig süß aus. Und ja, die haben halt leider auch, ihre Habitate wurden immer weiter eingeschränkt durch verschiedene Gründe, Überfischung und Klimawandel und was weiß ich. Und da sind die dann auf der Liste der gefährdeten Spezies gelandet. Und man kann sich das jetzt auch noch angucken, beim WWF gibt es noch eine ganze Seite zu denen. Die Adelie-Pinguine, dass die ja so gefährdet sind und was man, wie viel Geld man nicht alles spenden soll, weil die ja so gefährdet sind. Nicht, dass ich das schlecht reden soll. Nur es ist einfach besonders interessant vor dem Faktor, dass man jetzt eine Kolonie gefunden hat mit 1,5 Millionen von diesen Pinguinen. Und damit könnte man sagen, sind die nicht mehr auch noch existenzgefährdet. Ja, genau, da wollte ich auch gerade sagen. Auch noch aufnehmen, das geht einfach nicht. Ja? Doch. So viele Pinguine können sich ja auch gar nicht integrieren. Nein, Mars, bitte. Bitte, du spielst den Rechten in die Hände, okay? So, Pinguine sollen nach Deutschland kommen. Ja, die sind jetzt. Penguins, welcome! Wir schaffen das, Leute, wir schaffen das. Das ist doch. Den Pinguinen geht's doch gut. Die haben ja quasi ihren Staat gefunden. Die haben ja ihre Superkolonie, wie die das nennen, mit 1,5 Millionen Pinguinen. Und ja, es ist einfach so, von selbst migriert, die sind ja dahin migriert. Da, ja, wo es vorher nicht mehr so gut war für die, sind die halt weg. Dann haben alle gesagt, oh Gott, die sterben aus, aber nee, die sind nicht ausgestorben, die sind einfach nur abgehauen. Ja, aber das ist dann doch ein Ethnostatus, Pinguinen, ja, ne? Und man hat die im Endeffekt nur gefunden, weil man so neuartige Drohnen gegen ISIS-Kälte ausgestattet hat. Und dann sind die durch die Gegend geflogen und haben das Guano von denen gefunden. Klar, neuer. Dann meinten die, Moment mal, das ist so viel Guano, erzählen. Das kann nicht sein. So viel Guano kommt nicht von ungefähr. Und dann haben die... Guano ist Kacke. Genau. Ich hab mir neuartige Drogen eingefahren, dann bin ich da rumgeflogen, bis ich Pinguine gesehen habe, Alter. Ganz viel Guano. Tja, ja, also, ja, die Pinguine, finde ich gut. Ja, cool, ja. Super. Ist doch alles Eisbär-Populismus. Ich habe diese Adelie-Pinguine mal so gesucht und Bilder gefunden und die sehen echt dämlich aus. Die sehen echt knuffig aus und dämlich. Jojojo. Ja, zum Abschluss habe ich mir gedacht, so ein kleiner Balla-Balla-Clip. So, also kannst du auch ruhig mit Ton eigentlich machen. Aber ja, glaube ich, müsste Chris CBS gibt gern Claims. Ja, aber der Source man hört im Endeffekt nur das Geballer. Dann sage ich einfach mal, was der News-Kommentator sagt. Ja, es haben sich mehrere Leute haben sich in einem RV verrammelt und dann hat die Polizei gesagt, rauskommen. Dann sind ein paar Leute rausgekommen, aber einer ist noch drin geblieben. Und der hat dann zweimal um sich geschossen und dann haben sich 7 Polizisten, wie man hier sieht, haben einfach die Waffen rausgenommen und geballert. Und die ballern immer noch und sie ballern immer noch. Und jetzt, was hat denn der Typ da gemacht, der da auf dem Boden lag? Also der ist zur Seite gesprungen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, der ist zur Seite gesprungen, damit er nicht getroffen wird von vorne und damit die Leute hinter denen nicht aus Versehen in den Rücken schießen. Ist nur meine Theorie, ja. Also kann ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall sehr chaotisch. Die stehen im Endeffekt nur davor und dann hören sie 2 Schüsse und dann bam, bam, bam, bam, bam. Insgesamt 67 Schüsse und niemand verletzt. Und wenn man sich das anguckt, wie die da rumballern, keiner verletzt, keiner hat irgendwen getroffen. Aber was hat das jetzt mit den Pinguinen zu tun? Gar nichts. Das war einfach nur so ein Outro-Clip, weil wir hatten ja eine Gun-Debatte und ich fand das einfach lustig. Einfach nur so, ohne Kommentar, einfach nur, wie die rumballern. Und hier, da, bang, bang, bang, bang, bang, muss man sich vorstellen. Peng, peng, peng, peng, peng, die ganze Zeit. Also hört es euch an, ist in Shownotes verlinkt, ist auf jeden Fall lustig. Lustig. Und wie gesagt, keiner wurde dabei verletzt, deswegen kann man auch wirklich drüber lachen. 7 Cops, 65 Schüsse, keiner verletzt. Ja. Gewalt, meine Damen und Herren. Es ist auf jeden Fall lustig. Hätte man das verhindern können, wenn die Leute weniger Videospiele gespielt hätten? Man weiß es nicht. Vielleicht. Ja, das waren die Weltraumaffen für heute. Macht's gut. Vielen Dank. Kulturmarxismus. Lasst geht, euch nicht gendern. Geht in so. Den Wald, soll ich euch sagen. Geht in den Wald, es ist wieder wärmer geworden. Da lohnt es sich doch, im Wald spazieren zu gehen. Vielleicht auch findet ihr auch Guano und dann findet ihr irgendwie auch so 1,5 Millionen Pinguine, die aber jetzt im Wald sind, weil sie näher kommen. Pinguine im Wald, sehr gut. Ja. Aber ja, macht's gut, Leute. Jo, tschüss.